Eine schreckliche Nacht. Iwan Petrowitsch Panitschidin erblasste, schraubte den Lampendocht hinunter und begann mit erregter Stimme. Dichte Finsternis hielt die Erde umfangen, als ich in der Weihnachtsnacht 1883 von meinem inzwischen verstorbenen Freund heimkehrte, bei dem wir eine spiritistische Sitzung abgehalten hatten. Alle Gassen, durch die ich ging, waren aus irgendeinem Grunde nicht beleuchtet, und ich musste mich beinahe vorwärts tasten. Ich wohnte damals in Moskau, dicht neben der Kirche Mariä Himmelfahrt auf den Gräbern im Hause des Beamten Trupow, also in einer der entlegensten Gegenden des Arbat-Stadtteils. Während ich so heimging, bedrückten mich schwere Gedanken. »Dein Leben geht seinem Ende entgegen. Tue Buße.« So lautete der Satz, den mir bei der Sitzung Spinoza sagte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich bat ihn, die Worte zu wiederholen. Und die Untertasse wiederholte sie nicht nur, sondern fügte noch hinzu, »Heute Nacht.« Ich glaube nicht an den Spiritismus, doch der Gedanke an den Tod, selbst jeder Hinweis auf ihn, versetzte mich in Trauer. Der Tod, meine Herrschaften, ist unvermeidlich, er ist alltäglich, und doch ist der Gedanke an ihn der Natur des Menschen zuwider. Aber damals, als mich eine undurchdringliche kalte Finsternis einhüllte, vor meinen Augen die Regentropfen wirbelten und ich weit und breit keine lebendige Seele sah und keine Menschenstimme hörte, war meine Seele von einem ungewissen, unfassbaren Grauen erfüllt. Ich, der sonst frei von Vorurteilen bin, eilte vorwärts und fürchtete, zurückzublicken oder auf die Seite zu schauen. Es war mir, als müsste ich, wenn ich zurückblickte, unbedingt den Tod in Gestalt eines Gespenstes sehen. Panitschidin seufzte kurz auf, trank einen Schluck Wasser und fuhr fort. Dieses ungewisse, doch ihnen begreifliche Grauen verließ mich auch dann nicht, als ich den dritten Stock des Trupowschen Hauses erstiegen, die Türe geöffnet und mein Zimmer betreten hatte. In meiner bescheidenen Behausung war es finster. Der Wind heulte im Ofen und klopfte gegen die Luftklappe, als begehrte er Einlass ins warme Zimmer. »Wenn Spinoza die Wahrheit gesprochen hat«, sagte ich mir lächelnd, »so werde ich heute Nacht, während der Wind so weint, sterben müssen. Es ist doch recht unheimlich.« Ich entzündete ein Streichholz. Ein wilder Windstoß lief über das Hausdach. Das leise Weinen wurde zu einem wütenden Gebrüll. Irgendwo unten klapperte ein Fensterladen, den der Wind schon halb von den Angeln gerissen hatte, und die Luftklappe meines Ofens winselte jämmerlich um Hilfe. »Wie mag es wohl in einer solchen Nacht einem Obdachlosen zumute sein?« dachte ich mir. Es war aber nicht die Zeit für ähnliche Betrachtungen. Als der Schwefel an meinem Zündholz mit einer bläulichen Flamme aufleuchtete und ich mich in meinem Zimmer umsah, bot sich meinen Augen ein unerwarteter und schrecklicher Anblick. Wie schade, dass der Windstoß mein Zündholz nicht erreichte. Dann hätte ich vielleicht gar nichts erblickt und meine Haare stünden nicht zu Berge. Ich schrie auf, taumelte einen Schritt zurück und schloss, von Verzweiflung und Erstaunen erfüllt, die Augen. In der Mitte meines Zimmers stand ein Sarg. Das blaue Flämmchen brannte nur kurz, doch ich hatte Zeit, die Umrisse des Sarges zu unterscheiden. Ich sah den rosa getönten glitzernden Silberbrokat, mit dem der Sarg überzogen war. Ich sah das goldene Kreuz auf dem Deckel. Es gibt Dinge, meine Herrschaften, die sich tief unserem Gedächtnis einprägen, selbst wenn wir sie nur einen kurzen Augenblick gesehen haben. So war es auch mit diesem Sarg. Ich sah ihn nur eine Sekunde lang, kann mich aber seiner in allen Einzelheiten erinnern. Der Sarg war für einen Menschen von mittlerem Wuchs bestimmt, der rosa Farbe nach zu schließen, wohl für ein junges Mädchen. Der kostbare Silberbrokat, die Füße und Griffe aus Bronze, alles sprach dafür, dass es sich um eine vermögende Leiche handelte. Ich stürzte wie wahnsinnig aus meinem Zimmer und rannte ohne zu denken, ohne zu überlegen, nur von unbeschreiblicher Angst erfüllt die Treppe hinunter. Im Korridor und auf der Treppe war es finster. Ich trat immer auf die Schöße meines Pelzmantels, und es ist einfach erstaunlich, dass ich mir dabei nicht das Genick brach. Mein Herz klopfte furchtbar, mein Atem stockte. Eine der Zuhörerinnen schraubte den Lampendocht wieder hinauf, rückte näher an den Erzählenden heran, und dieser fuhr fort: »Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn ich in meinem Zimmer eine Feuersbrunst, einen Dieb oder einen tollen Hund angetroffen hätte. Auch nicht, wenn die Decke und der Fußboden eingestürzt und die Mauern umgefallen wären. Dies ist natürlich und begreiflich. Wie konnte aber in mein Zimmer der Sarg geraten sein? Wo kam er her? Ein teurer, offenbar für eine junge Aristokratin bestimmter Sarg. Wie konnte er in das armselige Zimmer eines bescheidenen Beamten gekommen sein? Ist er leer? Oder liegt in ihm eine Leiche? Wer ist diese so früh aus dem Leben geschiedene reiche Dame, die mir einen so seltsamen und schrecklichen Besuch abgestattet hat? Ein qualvolles Geheimnis. Wenn es kein Wunder ist, so ist es ein Verbrechen, ging es mir blitzartig durch den Kopf. Ich war ganz ratlos. Meine Tür war während meiner Abwesenheit abgeschlossen gewesen, und der Schlüssel hatte sich an einer Stelle befunden, die nur meinen nächsten Freunden bekannt war. Der Sarg war doch nicht von meinen Freunden auf mein Zimmer gebracht worden. Man könnte annehmen, dass der Sargmacher den Sarg aus Versehen in mein Zimmer gebracht hatte. Er hätte sich im Stockwerk oder in der Türe irren und den Sarg in eine falsche Wohnung abliefern können. Wer weiß aber nicht, dass unsere Sargmacher niemals das Zimmer verlassen, ehe sie das Geld für ihre Arbeit oder wenigstens ein Trinkgeld bekommen haben. Die Geister haben mir den Tod prophezeit, dachte ich mir. Vielleicht haben sie mich auch gleich mit einem Sarge entsorgt. Meine Herrschaften, ich glaubte niemals an den Spiritismus und glaube auch heute nicht an ihn. Doch so ein Zufall kann selbst einen Philosophen in eine mystische Stimmung versetzen. Das ist aber so furchtbar dumm, und ich bin ängstlich wie ein Schuljunge, sagte ich mir. Es war nur eine optische Täuschung und sonst nichts. Auf dem Heimwege befand ich mich in einer so düsteren Stimmung, dass es gar kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg zu sehen vermeinten. Natürlich, eine optische Täuschung. Was denn sonst? Der Regen peitschte mich ins Gesicht, und der Wind zerrte wütend an meinen Schößen und meiner Mütze. Ich war ganz durchgefroren und durchnässt. Ich musste doch irgendwo hingehen. Doch wohin? Nach Hause zurückkehren hieße doch, sich dem Risiko auszusetzen, wieder den Sarg zu sehen. Dieser Anblick aber ging über meine Kraft. Ohne eine lebende Seele in meiner Nähe zu haben, ohne eine Stimme zu hören, hätte ich, wenn ich mit dem Sarg, in dem vielleicht auch eine Leiche lag, allein geblieben wäre, verrückt werden können. Es war aber auch unmöglich, im Regen und in der Kälte auf der Straße zu bleiben. Ich entschloss mich, zu meinem Freunde Upokojew zu gehen, der sich, wie Sie wissen, später erschossen hat, und bei ihm zu übernachten. Er lebte in der Pension Tscherepow in der Totengasse. Panitschidin wischte sich den kalten Schweiß vom Gesicht, seufzte schwer auf und fuhr fort. Ich traf meinen Freund nicht an. Nachdem ich angeklopft und mich überzeugt hatte, dass er nicht zu Hause war, fand ich auf dem Pfosten über der Türe den Schlüssel und trat ein. Ich warf meinen durchnässten Pelzmantel auf den Fußboden, fand im Finstern tastend das Sofa und setzte mich hin, um auszuruhen. Es war stockfinster. Im Ventilator summte traurig der Wind. Im Ofen zirpte eintönig das Heimchen. Im Kreml fing man eben an, zur Weihnachtsmesse zu läuten. Ich beeilte mich, ein Zündholz anzustecken. Das Licht befreite mich jedoch nicht von der düsteren Stimmung, sondern im Gegenteil. Ein schreckliches, unsagbares Grauen bemächtigte sich meiner von neuem. Ich schrie auf, wankte und verließ halb bewusstlos das Zimmer. Im Zimmer meines Freundes sah ich dasselbe wie bei mir. Einen Sarg. Der Sarg meines Freundes war beinahe doppelt so groß als der meinige, und der braune Stoff, mit dem er überzogen war, verlieh ihm einen besonders düsteren Charakter. Wie war er nur hergeraten? Dass es bloß eine optische Täuschung war, unterlag wohl keinem Zweifel. Wie sollte auch in jedes Zimmer ein Sarg kommen? Es war offenbar eine rein nervöse Erscheinung, eine Halluzination. Wohin ich jetzt doch gehen wollte, überall würde ich wohl die schreckliche Behausung des Todes sehen. Folglich war ich dem Wahnsinn nahe und im Begriff, an einer Sargomanie zu erkranken. Die Ursache der Erkrankung war nicht schwer zu ergründen. Ich brauchte mich nur der spiritistischen Sitzung der Worte Spinozas zu erinnern. »Ich werde verrückt«, sagte ich mir entsetzt und griff mich an den Kopf. »Mein Gott, was soll ich machen?« Mein Kopf drohte zu zerspringen, meine Beine knickten ein, es goss in Strömen, der Wind ging mir durch Mark und Bein, ich hatte weder Pelz noch Mütze. In das Zimmer Opokojes zurückzukehren, um meine Sachen zu holen, ging über meine Kraft. Das Grauen hielt mich in seinen kalten Armen fest. Die Haare standen mir zu Berge, kalter Schweiß rann mir in Strömen von der Stirne, obwohl ich auch fest daran glaubte, dass es nur eine Halluzination sei. »Was sollte ich machen?« fuhr Panicidin fort. »Ich wurde allmählich verrückt und riskierte, mich auch noch zu erkälten.« Zum Glück erinnerte ich mich, dass in der Nähe der Totengasse mein guter Freund Pogostow, ein junger Arzt, wohnte, der soeben sein Staatsexamen gemacht und in dieser Nacht der gleichen spiritistischen Sitzung beigewohnt hatte. Ich eilte zu ihm, damals war er noch nicht mit der reichen Kaufmannswitwe verheiratet und wohnte im 4. Stock des Hauses des Staatsrats Kladbitschensky. Bei Pogostow stand meinen Nerven eine neue Tortur bevor. Während ich zum 4. Stock hinaufstieg, hörte ich einen furchtbaren Lärm. Oben rannte jemand herum, trampelte mit den Füßen und schlug die Türen zu. »Zu mir!« hörte ich ein herzzerreißendes Geschrei. »Zu mir, Hausmeister!« Einen Augenblick später rannte mir von oben eine dunkle Gestalt im Pelzmantel und eingedrücktem Zylinder entgegen. »Pogostow«, rief ich aus, als ich meinen Freund erkannte. »Sind Sie es? Was haben Sie denn?« Pogostow blieb vor mich stehen und griff krampfhaft nach meiner Hand. Er war blass, keuchte schwer und zitterte. Seine Augen schweiften wie bei einem Irren umher und seine Brust hob und senkte sich. »Sind Sie es, Panicidin?« fragte er mit dumpfer Stimme. »Sind Sie es wirklich? Sie sind blass wie eine Leiche. Vielleicht sind auch Sie eine Halluzination. Mein Gott, Sie sind so schrecklich. Aber was haben Sie? Auch Sie sehen entsetzlich aus. Ach, lassen Sie mich erst Atem holen. Ich bin froh, dass ich Sie sehe, wenn Sie es wirklich sind und es keine optische Täuschung ist. Die verfluchte spiritistische Sitzung, sie hat meine Nerven so furchtbar erregt, dass ich nach Hause zurückgekehrt in meinem Zimmer, was glauben Sie wohl, einen Sarg sah.« Ich traute meinen Ohren nicht und bat ihn, seine Worte zu wiederholen. »Einen Sarg, einen echten Sarg«, sagte der Arzt, indem er sich erschöpft auf einer der Stufen niederließ. »Ich bin kein Feigling, aber auch der Teufel selbst wird erschrecken, wenn er nach einer spiritistischen Sitzung im Finstern auf einen Sarg stößt.« Stotternd erzählte ich ihm von den Särgen, die ich gesehen hatte. Eine Minute lang glotzten wir einander mit weit aufgesperrten Augen und Mündern an. Dann fingen wir an, einander zu kneifen, um uns zu vergewissern, dass es keine Halluzination sei. »Wir spüren beide den Schmerz«, sagte der Arzt. »Folglich schlafen wir nicht und sehen einander wirklich. Folglich sind die Särge, wie der Ihrige, so auch der meine, keine optischen Täuschungen, sondern etwas Greifbares. Was fangen wir jetzt an, lieber Freund?« Nachdem wir eine geschlagene Stunde im kalten Treppenhaus gestanden und alle möglichen Hypothesen aufgestellt hatten, waren wir ganz erfroren und fassten den Entschluss, uns von der kleinmütigen Angst freizumachen, den Diener zu wecken und mit ihm in das Zimmer des Arztes zu gehen. So machten wir es auch. Wir traten ins Zimmer, zündeten eine Kerze an und erblickten tatsächlich einen mit weißem Silberbrokat überzogenen Sarg mit goldenen Fransen und Quasten. Der Diener schlug andächtig ein Kreuz. »Jetzt wollen wir feststellen«, sagte der Arzt ganz bleich und am ganzen Leibe zitternd, »ob dieser Sarg leer ist oder bewohnt.« Nach einem langen, wohlbegreiflichen inneren Kampfe beugte er sich und hob vor Angst und Spannung die Zähne zusammenbeißend den Sargdeckel. Wir blickten in den Sarg hinein und der Sarg war leer. Es lag keine Leiche darin, dafür fanden wir einen Brief folgenden Inhalts. »Lieber Pogostow, du weißt doch, dass mein Schwiegervater vor dem Bankrott steht. Er steckt bis an den Hals in Schulden. Morgen oder übermorgen kommt der Gerichtsvollzieher und das wird seine Familie wie auch die meine endgültig ruinieren und auch unsere Ehre untergraben, die für mich doch am wertvollsten ist. Auf unserem gestrigen Familienrate beschlossen wir, alles, was einen Wert hat, zu verstecken. Da das ganze Vermögen meines Schwiegervaters in Särgen steckt, er ist, wie du weißt, der beste Sarglieferant in unserer Stadt, so entschlossen wir uns, die besseren Särge auf die Seite zu tun. Ich wende mich an dich mit der Bitte, mir den Freundschaftsdienst zu tun und mir zu helfen, unser Vermögen und unsere Ehre zu retten. In der Hoffnung, dass du uns helfen willst, unser Vermögen zu erhalten, schicke ich dir, lieber Freund, einen Sarg und bitte dich, ihn bei dir zu verwahren, bis ich ihn wieder abhole. Ohne Hilfe unserer Bekannten und Freunde müssen wir zugrunde gehen. Ich hoffe, dass du mir die Bitte nicht abschlagen willst, umso mehr, als der Sarg bei dir höchstens 8 Tage bleiben soll. Jedem, den ich für unseren wahren Freund halte, schickte ich einen Sarg und baue auf seine Großmut und Güte. In Liebe, dein Ivan Czeljustin. Nach dieser Geschichte musste ich mich 3 Monate lang von einem Nervenarzt behandeln lassen. Doch unser Freund, der Schwiegersohn des Sargmachers, hat sein Vermögen und seine Ehre gerettet. Heute ist er Besitzer eines Beerdigungsinstituts und handelt mit Grabmälern und Grabsteinen. Seine Geschäfte gehen nicht besonders gut und so oft ich jetzt abends heimkomme, fürchte ich immer, neben meinem Bette einen Grabstein aus weißem Marmor oder einen Katafalk vorzufinden. Der Redner. Eines schönen Morgens beerdigte man den Kollegienprofessor Kirill Iwanowitsch Wawilonow, der an 2 Krankheiten, die in unserem Vaterlande besonders verbreitet sind, gestorben war, an einer bösen Frau und am Alkoholismus. Als der Leichenzug sich von der Kirche zum Friedhofe in Bewegung setzte, nahm einer der Kollegen des Verstorbenen, ein gewisser Poplawski, eine Droschke und fuhr zu seinem Freund Grigori Petrowitsch Sapolkin, einem noch jungen, aber schon recht populären Herrn. Sapolkin hat, wie es vielen meiner Leser schon bekannt ist, die seltene Gabe, Hochzeitsjubiläums-Siegrabreden aus dem Stegreif zu halten. Er kann in jedem Zustand reden, wenn man ihn aus dem Schlaf erweckt, auf den nüchternen Magen, besoffen und im Fieber. Seine Reden fließen ebenso gleichmäßig und reichlich dahin wie das Wasser aus einer Regentraufe. In seinem Vokabular gibt es viel mehr rührende Worte als in einem beliebigen Wirtshause Kakerlaken. Er spricht immer geschraubt und so lang, dass man zuweilen, besonders bei Hochzeiten in Kaufmannsfamilien, die Hilfe der Polizei anrufen muss, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Ich komme zu dir mit einer Bitte, Bruder«, begann Poplawski, als er ihn zu Hause angetroffen hatte. »Zieh dich augenblicklich an und komme mit mir. Einer von den Unsrigen ist gestorben und wir geben ihm eben das letzte Geleite. Also muss man zum Abschied irgendein Blech zusammenreden. Du bist unsere einzige Hoffnung. Wenn einer von den kleineren Beamten gestorben wäre, hätte ich dich nicht belästigt. Es ist aber der Sekretär sozusagen, der Grundpfeiler der ganzen Kanzlei. So einen Kerl kann man doch wirklich nicht ohne eine Rede beerdigen.« »Ach so, der Sekretär«, versetzte Sapolkin gähnend, »der Trunkenbold.« »Ja, der Trunkenbold. Es wird Pfannkuchen geben und noch mancherlei. Die Droschke kriegst du bezahlt. Komm mit, Liebster, du wirst am Grabe etwas im Stile Ciceros vorquatschen und der Dank wird nicht ausbleiben.« Sapolkin ging darauf gerne ein. Er zerzauste sich das Haar, nahm einen melancholischen Gesichtsausdruck an und trat mit Poplawski auf die Straße. »Ich kenne euren Sekretär«, sagte er in die Droschke steigend. »Ein Spitzbube und eine Bestie war er, Gott hab ihn selig, wie man nicht so bald einen zweiten findet. Grischa, auf einen Toten schimpft man doch nicht.« »Ja, gewiss, aut mortuis nihil bene. Aber er war doch ein Gauner.« Die beiden Freunde holten den Leichenzug ein und gesellten sich zur Prozession. Diese bewegte sich so langsam, dass Poplawski und Sapoikin unterwegs Zeit hatten, dreimal in Wirtshäuser einzukehren und für das Seelenheil des Verstorbenen je ein Glas Schnaps zu trinken. Auf dem Friedhofe wurde eine Messe gelesen. Die Schwiegermutter, die Witwe und die Schwägerin vergossen der Sitte gemäß viele Tränen. Als der Sarg ins Grab gesetzt wurde, schrie die Witwe sogar auf: »Lasst mich zu ihm!« Sie folgte ihm aber doch nicht ins Grab, wahrscheinlich, weil sie sich der Pension erinnerte. Als alles still geworden war, trat Sapoikin hervor, ließ seine Blicke im Kreise schweifen und begann: »Soll ich meinen Augen und Ohren trauen? Ist nicht dieser Sarg, sind nicht diese verweinten Gesichter, diese Seufzer und Klagerufe nur ein schrecklicher Traum? Doch ach, es ist kein Traum, und unsere Augen täuschen uns nicht. Den, den wir vor kurzem noch so rüstig, so jugendlich und frisch gesehen haben, der vor unseren Augen der emsigen Biene gleich den Honig in den Bienenstock der staatlichen Ordnung trug, der, welcher, dieser selbe, ist nun Staub geworden. Eine körperliche Fata Morgana. Der unerbittliche Tod hat ihn mit seiner erstarrenen Hand zu einer Zeit berührt, wo er, trotz seines gebeugten Alters, noch voller blühender Kräfte und strahlender Hoffnung war. Dieser unersetzliche Verlust. Wer kann seine Stelle ausfüllen? Gute Beamte haben wir genug. Doch Prokofi Osipitsch war der einzige, er war bis in die Tiefe seiner Seele seiner ehrlichen Pflicht ergeben. Er schonte seine Kräfte nicht. Er durchwachte manche Nacht und war uneigennützig und unbestechlich. Wie verachtete er diejenigen, die sich bemühten, ihn zum Schaden der Allgemeinheit zu bestechen? Die es versuchten, ihn durch die Anerbietung der verlockenden irdischen Güter zu verführen, seiner Pflicht untreu zu werden. Ja, wir alle sahen es, wie Prokofi Osipisch sein kleines Gehalt unter seinen ärmeren Kollegen verteilte. Und wir hörten eben die Klagen der Witwen und Waisen, die von seinen Gaben lebten. Seinen Pflichten und den guten Werken ergeben, kannte er keine Lebensfreuden und entsagte selbst dem Glücke des Familienlebens. Es ist ihnen allen bekannt, dass er bis ans Ende seiner Tage Junggeselle blieb. Und wer wird ihn uns als Kollegen ersetzen? Ich sehe sein bartloses, herzinniges Gesicht mit dem gutmütigen Lächeln wie lebendig vor mir und höre seine sanfte, zärtliche, freundschaftliche Stimme. Friede deiner Asche, Prokofi Osipitsch, ruhe sanft, du edler Held der Pflicht. Sapoikin redete weiter, doch die Zuhörer begannen zu tuscheln. Die Rede gefiel allen sehr gut, weckte auch einige Tränen, erschien aber in mancher Beziehung etwas sonderbar. Erstens war es unverständlich, warum der Redner den verstorbenen Prokofi Osipitsch nannte, während er in Wirklichkeit Kirill Iwanowitsch hieß. Zweitens war es allen bekannt, dass der Verstorbene sein Leben lang mit seiner legitimen Gattin gekämpft hatte und folglich nicht als Junggeselle angesehen werden durfte. Drittens hatte er einen üppigen roten Vollbart und es war unverständlich, warum der Redner von seiner Bartlosigkeit sprach. Die Zuhörer staunten, wechselten Blicke und zuckten die Achseln. »Prokofi Josipitsch«, fuhr der Redner fort, begeistert auf das Grab blickend. Dein Gesicht war unschön, sogar hässlich. Du warst mürrisch und unfreundlich. Doch wir wussten alle, dass in dieser sichtbaren Höhle ein ehrliches Freundesherz schlug. Die Zuhörer merkten nun, dass auch mit dem Redner etwas Sonderbares vorging. Er starrte auf einen Punkt, rückte unruhig hin und her und zuckte auch selbst die Achseln. Plötzlich verstummte er, riss erstaunt den Mund auf und wandte sich zu Poplawski um. »Hör einmal, er lebt doch«, sagte er entsetzt. »Wer lebt?« »Prokofi Ossipitsch. Da steht er ja neben dem Grabdenkmal.« »Er ist doch gar nicht gestorben. Gestorben ist Kirill Iwanowitsch.« »Du hast mir doch selbst gesagt, euer Sekretär sei gestorben.« »Kirill Iwanowitsch war auch unser Sekretär. Du hast es verwechselt. Prokofi Ossipitsch war allerdings bei uns einmal Sekretär, aber man hat ihn schon vor 2 Jahren als Amtsvorstand in die 2. Abteilung versetzt.« »Da soll sich der Teufel auskennen. Warum bist du aber mittendrin stecken geblieben? Fahre fort, es passt ja nicht.« Sapolkin wandte sich zum Grabe und setzte mit früherer Begeisterung die unterbrochene Rede fort. An einem Grabdenkmal stand tatsächlich Prokofi Ossipitsch, ein alter Beamter mit glatt rasiertem Gesicht. Er blickte den Redner an und machte ein unzufriedenes Gesicht. »Was ist dir nur eingefallen?« lachten die Beamten, als sie mit Sapolkin vom Friedhofe heimgingen. »Einen lebendigen Menschen wolltest du beerdigen?« »Das ist nicht schön, junger Mann«, brummte Prokofi Ossipitsch. »Ihre Rede taugt vielleicht für einen Toten, doch in Bezug auf einen Lebenden klingt sie wie Hohn. Erlauben Sie einmal, was haben Sie gesagt? Uneigennützig? Unbestechlich? Von einem lebenden Menschen kann man doch so etwas nur zum Spott sagen. Auch hat sie niemand gebeten, sich so über mein Gesicht zu verbreiten. Gut, ich bin unschön und hässlich, aber warum soll man mein Gesicht so in der Öffentlichkeit zeigen? Das ist doch kränkend.« Einmal im Jahr. Das kleine, 3 Fenster breite Hotel der Fürstin hat heute ein feierliches Aussehen, als wenn es sich verjüngt hätte. Ringsumher ist alles sauber gefegt, das Tor ist geöffnet und die gitterartigen Jalousien sind von den Fenstern herabgenommen. Die hell gescheuerten Scheiben kokettieren schüchtern mit der Frühlingssonne. Im Eingang steht der alte und hinfällige Portier Mark in seinen von Motten zerfressenen Livree. Er ist heute nicht umsonst aus seiner Kammer hervorgekrochen. Heute ist der Namenstag der Fürstin und er muss den Gratulanten die Türe öffnen und ihre Namen ausrufen. Im Vorzimmer riecht es heute nicht wie gewöhnlich nach Kaffee und Kohlsuppe, sondern nach Parfüm. Die Zimmer sind sorgfältig aufgeräumt, von den Bildern sind die Garzehüllen herabgenommen und die ausgetretenen Dielen sind frisch gewichst. Die Fürstin selbst, eine gebeugte und runzlige Greisin, sitzt in einem großen Lehnstuhl und streicht immerfort die Falten ihres weißen Tüllkleides zurecht. Nur die an ihre dürre Brust geheftete Rose erinnert daran, dass es in dieser Welt auch eine Jugend gibt. Die Fürstin erwartet ihre Gratulanten. Es müssen heute kommen Baron Tramp, nebst Sohn, Fürst Halahatze, Kammerherr Burlastow, ihr Cousin, General Bitkow und noch viele andere. An die 20 Menschen. Sie werden kommen und ihren Salon mit Geplauder erfüllen. Der Fürst Halahatze wird etwas vorsingen und der General Bitkow wird sie 2 Stunden lang um ihre Rose bitten. Sie weiß aber recht wohl, wie sie sich in Gegenwart dieser Herrschaften zu halten hat. Vornehmheit, Würde und Erziehung werden aus allen ihren Bewegungen sprechen. Es werden unter anderem auch die Kaufleute Tulkin und Perolkow kommen. Für diese Herren liegen im Vorzimmer Papier und Feder auf. Jedes Heimchen soll bei seinem Herde bleiben. Sie können ihre Namen einzeichnen und dann gehen. Es ist 12 Uhr. Die Fürstin rückt ihr Kleid und die Rose zurecht. Sie horcht, ob nicht jemand läutet. Ein Wagen kommt lärmend angefahren und hält. Es vergehen 5 Minuten. Nicht zu uns, denkt die Fürstin. Ja, meine Fürstin, nicht zu Ihnen. Es wiederholt sich die Geschichte der vorigen Jahre, eine erbarmungslose Geschichte. Um 2 Uhr geht die Fürstin, wie im vorigen Jahre, in ihr Schlafzimmer, greift nach dem Riechfläschchen und fängt an zu weinen. Es ist niemand gekommen. Oh, diese Barbaren! Um die Fürstin macht sich der alte Markt zu schaffen. Er ist nicht weniger gekränkt. Die Leute sind schlimm geworden. Früher summten sie im Salon wie Fliegen umher, und jetzt... »Niemand ist gekommen«, weint die Fürstin, »weder der Baron noch Fürst Salaharze noch George Bowitzki. Sie haben mich alle verlassen. Und doch, wenn ich nicht wäre, was wäre aus ihnen geworden? Mir verdanken sie ihr Glück, ihre Karriere, nur mir. Ohne mich hätten sie es zu nichts gebracht.« »Zu gar nichts«, bestätigte Mark. »Ich bitte ja nicht um Dankbarkeit. Die brauche ich nicht. Nur Gefühl will ich haben. Mein Gott, wie das kränkend ist. Sogar mein Neffe Jean ist nicht gekommen. Warum nicht? Was habe ich ihm denn Schlechtes getan? Ich habe alle seine Wechsel bezahlt. Ich habe für seine Schwester Tanja eine gute Partie gefunden. Teuer kommt mir dieser Jean zu stehen.« Ich habe das Wort, welches meinem Bruder, meinem Vater gegeben, gehalten. Ich habe für ihn verausgabt. Du weißt es ja selbst. Und seinen Eltern waren eure durchlaucht. Man kann es wirklich sagen, wie eine Mutter. Siehst du, und jetzt die Dankbarkeit. Oh, diese Menschen. Um 3 Uhr bekommt die Fürstin, wie auch im vorigen Jahr, einen hysterischen Anfall. Der betrübte Mark setzt seinen Tressenhut auf, feilscht lange mit dem Droschkenkutscher und fährt zum Neffen Jean. Zum Glück sind die Chambres garnies, in denen der Fürst Jean haust, nicht weit entfernt. Mark findet den Fürsten im Bette liegend. Er ist eben erst vom gestrigen Trinkgelage heimgekehrt. Sein verlebtes, feistes Gesicht ist knallrot und die Stirn mit Schweiß bedeckt. In seinem Kopf hämmert es. Und im Magen tobt eine Revolution. Er möchte gern einschlafen und kann es vor Übelkeit nicht. Seine trüben Augen stieren die Waschschüssel an, die bis oben mit Seifenwasser gefüllt ist. Mark tritt nicht ohne Widerwillen in die verwahrloste Stube ein und nähert sich dem Bette. »Das ist nicht hübsch, Iwan Michailowitsch«, sagt er vorwurfsvoll. »Was ist nicht hübsch?« »Warum haben Sie Ihrem Fräulein Tante heute nicht gratuliert? Ist denn das nett?« »Pack dich zum Teufel«, ruft Jean, ohne den Blick vom Seifenwasser zu wenden. »Als wenn das die Tante nicht kränken müsste. Wie? Ach, Iwan Michailowitsch, eure Durchlaucht, haben Sie denn gar kein Gefühl? Sagen Sie, wozu wollen Sie sie denn beleidigen?« »Ich mache keine Visiten. Sag ihr das einfach. Diese Sitte ist schon lange veraltet. Ich habe auch keine Zeit, rumzufahren. Fahrt, wenn ihr nichts zu tun habt, selbst umher und lasst mich in Ruhe. Nun mach, dass du fortkommst. Ich will schlafen.« »Schlafen? Und in die Augen können Sie mir nicht vor Schande sehen?« »Na, Kusch! So ein frecher Kerl! Ein Luder!« Mark zwinkert heftig mit den Augen. Eine längere Pause. »Nun, eure Durchlaucht, seien Sie schon so gut und fahren Sie hin und gratulieren Sie. Die Fürstin weinen und liegen zu Bett. Seien Sie doch so gut und erweisen Sie ihr die Ehre. Fahren Sie nur hin, eure Durchlaucht.« »Nein, fällt mir nicht ein. Hat keinen Zweck und ich habe auch zu tun. Und was soll ich denn noch bei der alten Jungfer machen?« »Fahren Sie doch, eure Durchlaucht. Erweisen Sie uns die Gnade. Ich kann gar nicht sagen, wie durchlaucht durch ihre Undankbarkeit, mit Verlaub, und Gefühllosigkeit betrübt sind.« Mark fährt mit dem Ärmel über die Augen. »Seien Sie doch so gut.« »Gibt's denn bei euch Cognac?« fragt Jean. »Jawohl, eure Durchlaucht, jawohl.« »So. Der Fürst zwinkert mit dem linken Auge. »So. Und auch 100 Rubel?« »Nein, das ist unmöglich. Sie wissen selbst, dass wir unsere früheren Kapitalien nicht mehr haben. Dass uns unsere Verwandten zugrunde gerichtet. Wie wir Geld hatten, kamen sie alle zu uns. Und jetzt, es ist wohl Gottes Wille. Im vorigen Jahr habe ich von euch für die Visite wie viel? 200 Rubel genommen, nicht? Und jetzt habt ihr nicht mal 100? Jawohl, alter Fuchs, ich kenne wir. Such mal bei der Alten nach, es wird sich schon was finden. Übrigens kannst du dich auch packen, ich möchte nämlich schlafen. Seien Sie doch so großmütig, eure Durchlaucht. Die Fürstin ist doch alt und schwach. Haben Sie doch Mitleid mit ihr, eure Durchlaucht. Mark beginnt mit ihm zu falschen. Gegen 5 Uhr ergibt sich Jean, zieht seinen Frack an und fährt zur Fürstin. Ma tante, sagt er, seine Lippen auf ihre Hand pressend und die Augen gehen ihm über. Und sich in den Lehnstuhl werfend, beginnt er dasselbe Gespräch wie im vorigen Jahr. Marie Christkin, ma tante, hat aus Nizza einen Brief. Ihr Mann, wie gefällt Ihnen das, beschreibt ganz harmlos ein Duell, welches er wegen irgendeiner Sängerin mit einem Engländer gehabt hat. Wegen der Dings da. Den Namen habe ich vergessen. Ach, wirklich? Die Fürstin himmelt mit den Augen, schlägt die Hände zusammen und wiederholt mit Staunen und nicht ohne erschrocken zu tun. »Ach, wirklich?« »Jawohl, duelliert sich und läuft Sängerinnen nach, während hier seine Frau hinsicht und zugrunde geht. Ich begreife solche Leute nicht, ma tante.« Die überglückliche Fürstin setzt sich näher an Jean heran und das Gespräch zieht sich in die Länge. Es wird Tee mit Cognac gereicht. Und während die glückliche Fürstin ihrem Neffen lauschend lacht und staunt und erschrickt, sucht der alte Mark in all seinen Geheimfächern herum und liest die Papierscheine zusammen. Fürst Jean hat sich unglaublich nachgiebig gezeigt. Man braucht ihm nur 50 Rubel zu zahlen. Aber um diese 50 Rubel zusammenzubringen, muss der alte Mark mehr als einfach durchstöbern. Die Nacht vor der Verhandlung. Erzählung eines Angeklagten. »Es wird ein Unglück geben, Herr«, sagte der Postillion, sich zu mir wendend und mit der Peitsche auf einen Hasen zeigend, der uns über den Weg lief. Ich wusste auch ohne den Hasen, dass meine Lage eine verzweifelte war. Ich fuhr nach S., um mich vor dem Kreisgericht wegen Bigamie zu verantworten. Das Wetter war entsetzlich. Als ich spät in der Nacht die Poststation erreichte, sah ich wie ein Mensch aus, den man mit Schnee beworfen, mit Wasser begossen und obendrein auch durchgeprügelt hatte. So furchtbar war ich durchgefroren, durchnässt und vom eindünigen Rütteln betäubt. Auf der Station empfing mich der Stationsaufseher, ein langer Kerl in blau gestreifter Unterhose, kahl, verschlafen und mit einem Schnurrbart, der ihm aus den Nasenlöchern zu wachsen schien, so dass er wohl nichts mehr riechen konnte. Aber es gab da offen gestanden was zu riechen. Als der Aufseher, brummend, schnaubend und sich den Hals juckend, die Tür zu den Stationszimmern aufmachte und mir schweigend mit dem Ellenbogen meine Ruhestätte zeigte, umfing mich sofort ein durchdringender Geruch von etwas Saurem, von Siegellack und zerdrückten Wanzen, so dass ich beinahe erstickte. Das Blechlämpchen, das auf dem Tische stand und die ungestrichenen Holzwände beleuchtete, qualmte wie ein Kienspan. »Einen Gestank haben Sie hier, Signore«, sagte ich, als ich eintrat und meinen Koffer auf den Tisch stellte. Der Aufseher schnupperte die Luft und schüttelte misstrauisch den Kopf. »Es riecht wie überall«, sagte er und juckte sich von Neuem. »Das kommt Ihnen nach dem Frost nur so vor. Die Kutscher schlafen bei den Pferden und die Herrschaften riechen nicht.« Ich schickte den Aufseher hinaus und begann, meine provisorische Behausung zu mustern. Das Sofa, auf dem ich schlafen sollte, war breit wie ein zweischläfriges Bett, mit Wachstuch überzogen und kalt wie Eis. Außer dem Sofa befanden sich im Zimmer ferner ein großer eiserner Ofen, ein Tisch mit dem schon erwähnten Lämpchen, ein paar Filzstiefel, eine fremde Handtasche und eine spanische Wand, die eine der Zimmerecken abteilte. Hinter der Wand schlief jemand leise. Nachdem ich mir all dies angesehen hatte, machte ich auf dem Sofa mein Nachtlager zurecht und begann mich auszuziehen. Meine Nase gewöhnte sich bald an den Gestank. Nachdem ich den Rock, die Beinkleider und die Stiefel ausgezogen hatte, fing ich an, um den eisernen Ofen herumzuspringen, wobei ich meine Füße emporwarf, alle meine Glieder dehnte, mich krümmte und vor Behagen lächelte. Diese Sprünge erwärmten mich. Es blieb mir nur noch übrig, mich auf dem Sofa auszustrecken und einzuschlafen, als plötzlich etwas Unerwartetes passierte. Mein Blick fiel zufällig hinter die spanische Wand und, man stelle sich nur mein Entsetzen vor, hinter der Wand guckte ein Frauenköpfchen mit aufgelöstem Haar und schwarzen Augen hervor. Es zeigte die Zähne, die schwarzen Brauen zuckten, die Wangen zitterten, reizende Grübchen. Folglich lachte es. Ich wurde verlegen. Als das Köpfchen sah, dass ich es bemerkt hatte, wurde es auch verlegen und verschwand. Wie schuldbeladen ging ich mit gesenktem Blick still zu meinem Sofa, legte mich hin und deckte mich mit meinem Pelzmantel zu. Furchtbar dumm, dachte ich mir. Sie hat also gesehen, wie ich herumgesprungen bin. Furchtbar dumm. Das entzückende Gesichtchen wollte mir nicht aus dem Sinn, und meine Fantasie ging durch. Bilder, eines schöner und verführerischer als das andere, drängten sich in meinem Kopfe, und plötzlich fühlte ich, wohl als Strafe für meine sündhaften Gedanken, einen heftigen, brennenden Schmerz auf der rechten Wange. Ich griff nach der Wange, fing nichts, erriet aber sofort den Sachverhalt. Es roch stark nach einer zerdrückten Wanze. »Das ist wirklich der Teufel weiß was«, hörte ich im gleichen Augenblick eine weibliche Stimme. »Die verfluchten Wanzen wollen mich wohl auffressen.« Ich erinnerte mich meiner nützlichen Angewohnheit, auf Reisen stets Insektenpulver mitzuführen. Auch diesmal war ich dieser Gewohnheit treu geblieben. Die Büchse mit dem Insektenpulver war im Nu aus dem Koffer hervorgeholt. Es blieb mir nur noch übrig, der Besitzerin des hübschen Köpfchens dieses Mittel anzubieten, und die Bekanntschaft war geschlossen. Aber wie sollte ich es ihr anbieten? »Das ist entsetzlich!« »Gnädigste«, sagte ich mit süßer Stimme, »wenn ich Ihre letzte Bemerkung richtig verstanden habe, so werden Sie von Wanzen geplagt. Ich aber habe Insektenpulver bei mir. Wenn Sie wünschen, so...« »Ach, bitte!« »In diesem Falle, ich ziehe sofort meinen Pelz an«, rief ich erfreut, »und bringe es Ihnen.« »Nein, nein, reichen Sie es mir über die Wand herüber. Hierher dürfen Sie nicht.« »Ich weiß selbst, dass ich es nur über die spanische Wand herüberreichen darf. Haben Sie keine Angst, ich bin doch kein Räuber.« »Wer kann das wissen? Unterwegs begegnet man allerlei Menschen.« »Und wenn ich auch hinter die Wand komme, es ist doch nichts Besonderes dabei. Umso mehr, als ich Arzt bin«, log ich ihr vor. »Ärzte, Gerichtsvollzieher und Damenfriseure aber haben das Recht, ins Privatleben einzudringen.« »Ist es auch wahr, dass Sie Arzt sind? Im Ernst?« »Mein Ehrenwort. Darf ich Ihnen also das Insektenpulver bringen?« »Nun, wenn Sie Arzt sind, dann... Warum wollen Sie sich aber bemühen? Ich kann ja auch meinen Mann zu Ihnen herausschicken.« »Fädja«, sagte die Brünette mit gedämpfter Stimme, »Fädja, so wach doch auf, du Schlafmütze. Steh auf und geh hinaus. Der Doktor ist so freundlich und bietet uns Insektenpulver an.« Die Anwesenheit Fädjas hinter der spanischen Wand war für mich eine erschütternde Neuigkeit. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Meine Seele war von einem Gefühl erfüllt, das wahrscheinlich der Gewehrhahn empfindet, wenn er mal versagt hat. Ich empfand Scham, Ärger und eine schmerzliche Enttäuschung. Es war mir so übel zumute, und dieser Fädja kam mir so gemein vor, dass ich, als er hinter der spanischen Wand hervortrat, beinahe um Hilfe schrie. Fädja war ein großgewachsener, sehniger Mann von etwa 50 Jahren mit grauem Backenbart, zusammengepressten Beamtenlippen und blauen, unruhig zitternden Äderchen an Nase und Schläfen. Er hatte einen Schlafrock und Morgenschuhe an. »Sie sind sehr freundlich, Herr Doktor«, sagte er, indem er mir das Insektenpulver aus der Hand nahm und wieder hinter seine Wand ging. »Ich danke schön. Wurden Sie auch vom Schneesturm überrascht?« »Ja«, brummte ich, indem ich mich wieder aufs Sofa legte und wütend den Pelz über mich zog. »Ja!« »So, so. Sinotschka, über dein Näschen läuft gerade eine Wanze. Erlaube, dass ich sie fange.« »Du darfst es?« antwortete Sinotschka lachend. »Nicht gefangen. Du bist ein Staatsrat. Alle fürchten dich, doch du kannst nicht mal mit einer Wanze fertig werden.« »Sinotschka, der Herr hört dich ja. Immer bist du so, bei Gott.« »Diese Schweine lassen einen gar nicht einschlafen«, brummte ich. Ich war wütend, ich wusste selbst nicht, auf wen. Doch die Gatten schliefen bald ein. Ich schloss die Augen und bemühte mich, an nichts zu denken, um einzuschlafen. Es verging aber eine halbe Stunde, eine Stunde. Ich schlief immer noch nicht. Endlich regten sich auch meine Nachbarn und begannen leise zu fluchen. »Es ist erstaunlich, selbst das Insektenpulver wirkt auf sie nicht«, brummte Fetja. »Diese Menge von Wanzen.« »Herr Doktor, Sinotschka bittet mich, Sie zu fragen, warum die Wanzen so abscheulich stinken.« Wir kamen ins Gespräch. Wir sprachen von Wanzen, vom Wetter, vom russischen Winter, von der Medizin, in der ich mich ebenso auskenne wie in der Astronomie. Wir sprachen auch von Edison. »Sinotschka, geniere dich doch nicht. Er ist ja Arzt«, hörte ich ihn nach dem Gespräch über Edison flüstern. »Geniere dich nicht und frage ihn. Brauchst dich nicht zu fürchten. Scherwetzo hat dir nicht geholfen, aber dieser wird vielleicht helfen.« »Frag ihn selbst«, flüsterte Sinotschka. »Herr Doktor«, wandte sich Fetja an mich, »woher mag es wohl kommen, dass meine Frau immer diese Brustbeklemmung hat? Sie hustet, wissen Sie, und dabei hat sie so einen Druck in der Brust, als ob in der Lunge etwas eingetrocknet wäre.« »Das ist eine lange Geschichte, so einfach kann ich Ihre Frage nicht beantworten«, sagte ich, um mich aus der Affäre zu ziehen. »Das macht doch nicht, dass es eine lange Geschichte ist. Wir haben ja genug Zeit, wir schlafen sowieso nicht. Lieber Freund, untersuchen Sie sie doch. Ich muss vorausschicken, dass sie bisher von Scherwetzo behandelt wurde. Dieser ist zwar ein guter Mensch, aber wer soll sich da auskennen? Ich traue ihm nicht, ich traue ihm gar nicht. Ich sehe wohl, dass Sie keine Lust haben, aber seien Sie doch so gut. Untersuchen Sie sie, und ich gehe inzwischen zum Stationsaufseher und lasse einen Samovar bringen.« Fetja schlürfte mit seinen Pantoffeln und ging hinaus. Ich begab mich hinter die spanische Wand. Sinotschka saß auf einem breiten Sofa, von einer Menge Kissen umgeben, und hielt den Spitzkragen ihrer Nachtjacke fest. »Zeigen Sie mal die Zunge«, begann ich, indem ich mich neben sie aufs Sofa setzte und die Stirn runzelte. Sie zeigte die Zunge und lachte. Die Zunge war rot und ganz gewöhnlich. Ich tastete nach ihrem Puls. Sagte ich, nachdem ich den Puls nicht gefunden hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich an sie noch alles für Fragen stellte, während ich ihr ins lachende Gesicht blickte. Ich weiß nur noch, dass ich schließlich so dumm und blöde geworden war, dass mir gar keine Fragen mehr einfallen wollten. Schließlich saß ich in Gesellschaft Fetjas und Sinotschkas vor dem Samovar. Ich musste ihr ein Rezept verschreiben. Und ich machte es nach allen Regeln der ärztlichen Wissenschaft. Repsig Transit 0,05, Gloria Mundi 1,0, Aqua Destillatae 0,1, einen Löffel alle zwei Stunden für Frau Seljova, Dr. Seitzew. Als ich am Morgen vollkommen reisefertig mit dem Koffer in der Hand von meinen neuen Bekannten für alle Ewigkeit Abschied nahm, hielt mich Fetja am Rockknopf fest und reichte mir einen 10-Rubelschein. »Nein, Sie sind verpflichtet, das Geld zu nehmen«, redete er mir zu. »Ich pflege jede ehrliche Arbeit zu bezahlen. Sie haben doch studiert und gearbeitet. Ihr Wissen hat Sie genug Schweiß und Blut gekostet. Ich weiß es doch.« Was sollte ich machen? Ich musste den 10-Rubelschein einstecken. Beiläufig so verbrachte ich die Nacht vor der Gerichtsverhandlung. Ich will gar nicht beschreiben, was ich fühlte, als vor mir die Tür aufging und der Gerichtsdiener mir die Anklagebank zeigte. Ich will nur sagen, dass ich blass und verlegen wurde, als ich um mich blickte und die 1000 auf mich gerichteten Augen sah. Und als ich die ernsten, feierlichen Physiognomien der Geschworenen musterte, las ich mir selbst das Sterbegebet. Doch ich kann gar nicht beschreiben, und Sie können sich auch gar nicht vorstellen, welches Grauen mich beschlich, als ich meinen Blick auf den mit rotem Tuch bedeckten Richtertisch hob und auf dem Staatsanwaltssessel, wen glauben Sie wohl, Fädja erblickte. Er saß da und schrieb etwas. Als ich ihn ansah, musste ich an die Wanzen, an Sinotschka und an meine Diagnose denken, und ein ganzes Eismeer überlief mir den Rücken. Als er mit seinem Schreiben fertig war, sah er mich an. Zuerst erkannte er mich nicht. Dann aber erweiterten sich seine Pupillen, sein Unterkiefer hing auf einmal kraftlos hinab, seine Hand zitterte. Er stand langsam auf und richtete auf mich seinen bleiernen Blick. Auch ich stand, ich weiß selbst nicht warum, auf und starrte ihn an. »Angeklagter, nennen Sie Ihren Namen, Stand und so weiter«, begann der Vorsitzende. Der Staatsanwalt setzte sich hin und trank ein Glas Wasser. Kalter Schweiß war ihm in die Stirne getreten. »Nun werde ich was erleben«, dachte ich mir. Anscheinend hat der Staatsanwalt fest beschlossen, mich ordentlich zu verdonnern. Während der ganzen Verhandlung war er aufgeregt, wühlte in den Zeugenaussagen herum, machte lange Geschichten und schimpfte. »Ich muss aber schließen. Ich schreibe dies im Gerichtsgebäude während der Mittagspause. Gleich kommt die Rede des Staatsanwalts. Was werde ich wohl erleben?« Verwirrung der Geister. Die Erde stellte eine Hölle dar. Die Nachmittagssonne brannte mit solchem Eifer, dass selbst das Thermometer, das im Amtszimmer des Akzisebeamten hing, ganz ratlos wurde. Es stieg bis 35,8 Grad Reaumur und blieb unentschlossen stehen. Von den Bürgern troff der Schweiß sie von müde gehetzten Pferden. Sie ließen ihn ruhig eintrocknen, denn sie waren zu faul, um ihn abzuwischen. Über den großen Marktplatz längs der Häuserreihe mit den hermetisch verschlossenen Fensterläden gingen zwei Bürger, der Rentmeister Potschischin und der Rechtskonsulent und jahrelanger Berichterstatter der Zeitung Sohn des Vaterlandes, Optimow. Sie gingen nebeneinander und schwiegen infolge der großen Hitze. Optimow hatte wohl Lust, Kritik am Magistrat wegen des Staubes und Schmutzes auf dem Marktplatze zu üben, da er aber den friedlichen Charakter und die gemäßigte Gesinnung seines Weggenossen kannte, zog er es vor, zu schweigen. Mitten auf dem Marktplatze blieb Potschitschin plötzlich stehen und blickte zum Himmel hinauf. »Was schauen Sie denn, Jefel Serapjanitsch?« »Da sind eben Stare vorbeigeflogen. Ich will mal sehen, wo sie sich hinsetzen werden. Eine ganze Wolke. Wenn man aus einem Gewehr schießen und sie dann auflesen wollte. Und wenn man... Im Garten des Herrn Dompfarrers haben sie sich hingesetzt.« »Keine Spur, Jefel Serapjanitsch. Nicht beim Herrn Dompfarrer, sondern beim Herrn Diakon Wrothaudow. Und wenn man von ihr aus schießen wollte, so würde man nichts treffen. So ein Schrotkorn ist ja klein und verliert erst, sie erreicht jede Kraft. Und warum sollte man sie auch töten? Der Vogel fügt zwar dem Beerenobst Schaden zu, ist aber immerhin eine Kreatur Gottes. Der Star kann auch beispielsweise singen. Warum singt er aber? Um den Schöpfer zu preisen. Alles, was Odem hat, lobt den Herrn. Ach nein, sie haben sich doch beim Dompfarrer hingesetzt.« Drei alte Wallfahrerinnen mit Säcken auf dem Puckel und Bassschuhen gingen lautlos an den Sprechenden vorbei. Sie blickten Potschischin und Optimow, die aus einem unbegreiflichen Grunde das Haus des Dompfarrers betrachteten, fragend an, verlangsamten die Schritte, blieben nach einer Weile gleichfalls stehen, sahen sich noch einmal nach den beiden Freunden um und begannen gleichfalls das Haus des Dompfarrers anzustarren. »Ja, Sie haben recht. Sie haben sich tatsächlich beim Dompfarrer niedergelassen«, fuhr Optima fort. »Bei ihm sind eben die Kirschen reif geworden. Sie wollen sich wohl an die Kirschen machen.« Aus dem Dompfarrhause trat nun der Dompfarrer Wosmistischiew in eigener Person in Begleitung des Küsters Jewstingej auf die Straße. Als er sah, dass man sein Haus so aufmerksam betrachtete und da er nicht verstehen konnte, was die Leute so anzog, blieb auch er stehen und begann mit dem Küster gleichfalls zum Himmel hinaufzublicken, um die Ursache zu ergründen. »Vater Paisi geht wohl zu einer heiligen Amtshandlung«, sagte Potschischin. »Gott steh ihm bei.« Zwischen den Freunden und dem Herrn Dompfarrer gingen die Arbeiter von der Pudorschen Fabrik vorbei, die soeben im Flusse gebadet hatten. Als sie den Vater Paisi, der angestrengt zum Himmel hinaufblickte, und die Wallfahrerinnen, die unbeweglich dastanden und gleichfalls hinaufstarrten sahen, blieben auf sie stehen und blickten in die gleiche Richtung. Dasselbe taten ein Junge, der einen blinden Bettler führte, und ein Bauer, der ein Fässchen verdorbener Heringe schleppte, um sie auf dem Marktplatze abzuladen. »Es ist wohl was los«, sagte Potschischin. »Vielleicht eine Feuersbrunst?« »Nein, es ist kein Rauch zu sehen.« »Hey, Kusima«, schrie er dem Bauern zu, der stehen geblieben war, »was ist denn los?« Der Bauer antwortete etwas, aber Potschischin und Optimow hörten es nicht. In allen Ladentüren zeigten sich die verschlafenen Kommi. Die Maurer, die das Mehllager des Kaufmanns Fertikulin tünchten, ließen ihre Leitern stehen und gesellten sich zu den Fabrikarbeitern. Der Feuerwehrmann, der auf dem Wachturme barfuß im Kreise umherging, blieb stehen, sah eine Weile hin und stieg hinunter. Der Wachturm war auf einmal verwaist. Dies erschien verdächtig. »Brennt es nicht irgendwo? Stoßen Sie doch nicht so, die Schweinekerl!« »Wo sehen Sie eine Feuersbrunst?« »Was für eine Feuersbrunst, meine Herrschaften, gehen Sie auseinander? Ich bitte höflichst.« »Es brennt wohl innen.« »Ihr bittet höflichst und fährt einem dabei mit den Händen ins Gesicht. Fuchteln Sie nicht mit den Händen? Sie sind zwar die Obrigkeit, haben jedoch kein Recht, so mit den Händen herumzufuchteln.« »Aufs Hühnerauge hat er mir getreten. Der Teufel soll dich überfahren.« »Wen hat man überfahren? Kinder, da hat man einen Menschen überfahren.« »Warum dieser Auflauf? Zu welchem Zweck?« »Einen Menschen hat man überfahren, euer Wohlgeboren.« »Wo? Geht auseinander. Meine Herrschaften, ich bitte höflichst darum. Ich bitte dich höflichst, du Klotz.« »Die Bauern kannst du herumstoßen, aber bessere Leute darfst du nicht anrühren. Untersteh dich nicht.« »Sind es Menschen? Kann man denn diesen Teufeln mit guten Worten beikommen? Sidorow, ruf einmal den Akim Danilitsch her. Schnell! Meine Herrschaften, Sie werden's ja bereuen. Wenn Akim Danilitsch kommt, werden Sie was erleben. Bist du auch dabei, Parfen? Du blinder heiliger Greis. Er sieht nichts, muss aber doch dabei sein, wo die Leute drängen und gehorcht auch nicht. Smirnow, schreib mal den Parfen auf. Zu Befehl, soll ich auch die Pudorschen Leute aufschreiben? Dieser da mit der geschwollenen Backe ist einer von den Pudorschen. Die Pudorschen brauchst du einstweilen nicht aufschreiben. Pudorf hat morgen Namenstag. Die Stare erhoben sich als dunkle Wolke über dem Garten des Herrn Dompfarrers, aber Potschischin und Optimow sahen nicht mehr hin. Sie standen da, starrten in die Höhe und suchten zu begreifen, warum sich so viele Menschen angesammelt hatten und warum sie hinaufschauten. Da erschien, an einem Bissen kauend und sich die Lippen abwischend, Akim Danilitsch. Er drang mitten in die Menge hinein und brüllte: »Feuerwehrleute, macht euch bereit! Auseinander gehen! Herr Optimow, gehen Sie auseinander, sonst geht es Ihnen schlecht. Statt in Zeitungen Kritiken über anständige Leute zu schreiben, sollten Sie sich lieber selbst angemessen aufführen. Von den Zeitungen lernt man nichts Gutes.« »Ich bitte Sie, die öffentliche Meinung nicht anzutasten«, fuhr Optimow auf. »Ich bin Literat und kann es nicht dulden, dass man die öffentliche Meinung antastet, obwohl ich sie auch aus bürgerlichem Pflichtgefühl als einen Vater und Wohltäter verehre.« »Feuerwehr, los!« »Es ist kein Wasser da, Herr Wohlgeboren.« »Keine Widerrede. Fahrt zum Fluss und holt Wasser. Schnell!« »Wir können nicht hinfahren, Herr Wohlgeboren. Der Major ist mit den Feuerwehrpferden weggefahren, um seine Tante abzuholen. Auseinandergehen! Zurück! Hol dich der Teufel! Das sitzt! Schreib ihm mal auf, diesen Satan! Ich hab den Bleistift verloren, euer Wohlgeboren. Die Menge wuchs immer an. Gott weiß, zu welchen Dimensionen sie noch angewachsen wäre, wenn es dem Gastwirt Greschki nicht eingefallen wäre, in diesem Augenblick das aus Moskau verschriebene neue Orchestrion zu probieren. Als die Leute das Schützenlied hörten, stünden sie vor Entzücken auf und stürzten zum Gasthaus. So erfuhr kein Mensch, warum sich die Menge angesammelt hatte, und auch Optimow und Protschischin hatten schon die Stare, die wahren Schuldigen, ganz vergessen. Nach einer Stunde war die Stadt schon wieder still und unbeweglich, und man sah nur einen einzigen Menschen, den Feuerwehrmann, der auf seinem Wachturm herumging. Am Abend des gleichen Tages saß Akim Danilitsch im Kolonialwarengeschäft Fertikulins, trank Brauselimonade mit Cognac und schrieb: Dem offiziellen Bericht erlaube ich mir meinerseits einen Nachtrag beizufügen. Euer hochwohlgeboren Vater und Wohltäter, nur dank den Gebeten Ihrer tugendhaften Frau Gemahlin, die sich in der wohlduftenden Sommerfrische in der Nähe unserer Stadt aufhält, ist es nicht zum Äußersten gekommen. Was ich an diesem Tag ausstehen musste, kann ich gar nicht schildern. Für die administrative Tüchtigkeit Kruschenskis und des Feuerwehrmajors Protopijew finde ich keine gebührende Bezeichnung. Ich bin stolz auf diese würdigen Diener des Vaterlandes. Ich aber tat alles, was ein schwacher Mensch, der seinen Nächsten nur Gutes will, überhaupt zu tun vermag. Und während ich jetzt am eigenen Herde sitze, danke ich unter Tränen dem, der uns vor einem Blutvergießen bewahrt hat. Die Schuldigen sitzen wegen mangelnder Beweise einstweilen hinter Schloss und Riegel. Doch ich habe die Absicht, sie nach etwa 8 Tagen herauszulassen. Nur aus Unwissenheit haben sie das Gebot übertreten. Der Rächer seiner Ehre. Fjodor Fjodorowitsch Tsigajew stand, kurz nachdem er seine Frau auf frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung Schmucks und Co. und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Schmerz und unwankbare Entschlossenheit aus. »Ich weiß wohl, was ich zu tun habe«, dachte er sich. »Das Familienprinzip ist beschimpft, die Ehre ist in den Schmutz getreten.« Das Laster triumphiert, und darum muss ich als Bürger und anständiger Mensch das Amt eines Rächers übernehmen. Zuerst töte ich sie und ihren Geliebten, dann mich und... Er hatte zwar noch keinen Revolver gewählt und niemand getötet, doch seine Fantasie zeigte ihm schon 3 blutende Leichen, zersprengte Schädel, herausquellende Gehirne, den Skandal, die Menge müßiger Zuschauer und die Obduktion. Mit der Schadenfreude eines Gekränkten stellte er sich das Entsetzen der Verwandtschaft und des Publikums vor, den Todeskampf der Ehebrecherin und las bereits in der Fantasie die Zeitungsartikel über die Zersetzung der Familienprinzipien. Der Verkäufer, ein bewegliches Männchen mit dickem Bäuchlein und einer weißen Weste, er sah wie ein Franzose aus, legte ihm einen Revolver nach dem anderen vor und sprach, respektvoll lächelnd und immerzu Kratzfüße machend: »Ich möchte Ihnen raten, mein Herr, diesen wunderschönen Revolver zu nehmen. System Smith & Wesson? Das letzte Wort der Feuerwaffentechnik mit 3-facher Wirkung hat einen Patronenauswerfer, schießt 600 Schritt weit, Zentralfeuersystem. Beachten Sie nur, mein Herr, die wunderbare Arbeit. Es ist das allerneueste System, mein Herr.« Wir verkaufen täglich an die 10 Stück als Mittel gegen Räuber, Wölfe und Ehebrecher. Die Wirkung ist zuverlässig und äußerst stark. Er schießt auf die größte Distanz und durchbohrt zugleich die Frau und ihren Geliebten. Und was den Selbstmord betrifft, so weiß ich überhaupt kein besseres System, mein Herr. Der Verkäufer spannte und entspannte die Hähne, hauchte die Läufe an, zielte und tat so, als ginge ihm vor Entzücken der Atem aus. Wenn man sein begeistertes Gesicht ansah, konnte man glauben, dass sie sich selbst gern eine Kugel in die Stirn jagen würde, wenn er nur einen Revolver von einem so herrlichen System wie Smith & Wesson besäße. Und wie ist der Preis? Fragte Sigajew. 45 Rubel, mein Herr. Das ist mir zu teuer. In diesem Fall will ich Ihnen ein anderes System vorlegen, mein Herr, das etwas billiger ist. Wollen Sie nur sehen? Wir haben eine riesengroße Auswahl in allen Preislagen. Zum Beispiel dieser Revolver, System Le Faucheur, kostet bloß 18 Rubel, aber, mein Herr, dieses System ist schon veraltet. Es wird nur noch von geistigen Proletariern und hysterischen Frauen gekauft. Sich selbst oder seine Frau aus einem Le Faucheur-Revolver zu erschießen, gilt jetzt als geschmacklos. Der gute Ton anerkennt nur das System Smith and Wesson. Ich will weder Selbstmord begehen noch jemand erschießen, log Sigajew düster. Ich kaufe es nur für die Sommerfrische, um Diebe zu verscheuchen. Uns interessiert es gar nicht, wozu Sie ihn kaufen, sagte der Verkäufer mit bescheiden gesenkten Augen. Wenn wir in jedem Falle den Gründen nachgehen wollten, so müssten wir wohl unseren Laden schließen. Zum Verscheuchen der Diebe taugt aber auch der Le Faucheur gar nicht, denn er gibt nur einen leisen, dumpfen Knall. Zu diesem Zweck würde ich Ihnen die gewöhnliche Mordzimmerpistole empfehlen, eine sogenannte Duellpistole. Soll ich ihn nicht zum Duell fordern? Ging Sigajew durch den Kopf. Das wäre aber zu viel der Ehre. Solche Halunken erschießt man einfach wie die Hunde. Der Verkäufer legte vor ihm immer graziös tänzelnd, lächelnd und plaudernd einen ganzen Haufen von Revolvern hin. Am appetitlichsten und solidesten sah der von Smith & Wesson aus. Sigajew nahm einen Revolver dieses Systems in die Hand, starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Gedanken. Seine Fantasie malte ihm aus, wie er die Schädeldecken sprengt, wie das Blut in Strömen über den Teppich und das Parkett fließt, wie die Ehebrecherin im Sterben mit einem Fuße zuckt. Dies alles war aber für seine empörte Seele noch zu wenig. Die blutigen Bilder, die Schreie und das Entsetzen genügten ihm noch nicht. Er musste noch etwas Schrecklicheres erfinden. »Ich mache es so. Ich töte ihn und mich«, sagte er sich. »Sie lasse ich aber am Leben. Soll sie nur an Gewissensbissen und an der Verachtung ihrer Umgebung zugrunde gehen? Für so ein nervöses Geschäft wie sie ist das qualvoller als der Tod.« Und er stellte sich seine eigene Beerdigung vor. Er, der gekränkte Gatte, liegt im Sarg, mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, und sie folgt, blass von Gewissensbissen gepeinigt, wie Niobe dem Sarge, und weiß nicht, wie sie sich vor den vernichtenden, verächtlichen Blicken zu verbergen, die ihr die empörte Menge zuwirft. »Ich sehe, mein Herr, dass Ihnen Smith & Wesson am besten gefällt«, unterbrach der Verkäufer seine Träume. »Wenn er Ihnen zu teuer vorkommt, so will ich gerne 5 Rubel nachlassen.« Wir haben übrigens auch andere Systeme, die etwas billiger sind. Das Männchen mit der französischen Figur wandte sich graziös um und holte von den Regalen noch ein weiteres Dutzend Futterale mit Revolvern. Hier haben Sie etwas für 30 Rubel, mein Herr. Das ist wirklich nicht teuer, umso mehr, als der Rubelkurs gefallen ist, während die Einfuhrzölle von Tag zu Tag steigen. Mein Herr, ich schwöre Ihnen, ich bin zwar konservativ gesinnt, aber auch ich fange schon zum Murren an. Ich bitte Sie, der Kurs und die Einfuhrzölle haben es bewirkt, dass nur reiche Leute Waffen kaufen können. Den Armen bleiben nur die in Tula hergestellten Waffen und Phosphorzündhölzer übrig. Die Tula-Waffen aber sind ein wahres Unglück. Man schießt aus so einem Revolver auf seine Frau und trifft sich selbst ins Schulterblatt. Sigajew tat es plötzlich furchtbar leid, dass er, wenn er tot ist, die Qualen der Treulosen nicht zu sehen bekommt. Die Rache ist doch nur dann süß, wenn man die Möglichkeit hat, ihre Früchte zu sehen und zu betasten. Was aber hat man davon, wenn man im Sarge liegt und nichts empfindet? Vielleicht soll ich es so machen, überlegte er sich. Ich töte ihn, gehe zur Beerdigung und sehe alles und erschieße mich danach. Übrigens wird man mich noch vor der Beerdigung verhaften und mir die Waffe wegnehmen. Also, ich töte ihn, sie bleibt am Leben und ich bringe mich zunächst nicht um, sondern lasse mich verhaften. Mich umzubringen habe ich noch immer die Zeit. Die Verhaftung hat das Gute, dass ich bei der Voruntersuchung die Möglichkeit haben werde, vor den Behörden und dem Publikum die ganze Gemeinheit ihres Benehmens aufzudecken. Wenn ich mich umbringe, so ist sie imstande, mit der ihr eigenen Verlogenheit und Frechheit die ganze Schuld auf mich abzuwälzen, und die Öffentlichkeit wird ihr Recht geben und vielleicht auch meiner spotten. Wenn ich aber am Leben bleibe, so? Ja, wenn ich mich töte, so wird man mich vielleicht eines kleinlichen Gefühls verdächtigen. Außerdem, warum soll ich mich überhaupt töten? Das ist erstens, und zweitens, Selbstmord ist Feigheit, also... Ich töte ihn, lasse sie am Leben und komme selbst vors Gericht. Bei der Verhandlung wird sie als Zeugin vernommen werden. Ich kann mir so lebhaft ihre Schande, ihre Verlegenheit vorstellen, wenn mein Verteidiger an sie seine Fragen richtet. Die Sympathien des Gerichts, des Publikums und der Presse werden selbstverständlich auf meiner Seite sein. So überlegte er sich, während der Verkäufer ihm immer neue Ware zeigte und sich bemühte, den Kunden zu unterhalten. »Hier sind englische Revolver des neuesten Systems. Wir haben sie erst vor kurzem erhalten«, schwatzte er. »Aber ich muss Ihnen sagen, mein Herr, dass alle diese Systeme vor dem Smith & Wesson verblassen. Dieser Tage, Sie haben es wohl schon gelesen, kaufte ein Offizier bei uns einen Revolver von Smith & Wesson. Er schoss auf den Geliebten seiner Frau und, was glauben Sie, die Kugel ging durch und durch, durchschlug eine Bronzelampe, dann ein Klavier, prallte ab, tötete ein Schoßhündchen und verwundete die Frau. Dieser glänzende Effekt macht unserer Firma alle Ehre. Der Offizier wurde verhaftet. Er wird natürlich zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt werden. Erstens haben wir eine veraltete Gesetzgebung. Und zweitens, mein Herr, ist das Gericht immer auf der Seite des Ehebrechers. Warum? Es ist sehr einfach, mein Herr. Die Richter, die Geschworenen, der Staatsanwalt und der Verteidiger, alle haben Verhältnisse mit fremden Frauen und fühlen sich sicherer, wenn es in Russland einen Gatten weniger gibt. Unsere Gesellschaft wäre es am angenehmsten, wenn die Regierung alle Ehemänner auf die Insel Sachalin verbannen wollte. Oh, mein Herr, Sie wissen gar nicht, wie tief mich die heutige Sittenverdammnis empört. Mit einer fremden Frau ein Verhältnis zu haben, ist jetzt ebenso normal wie fremde Zigaretten zu rauchen oder fremde Bücher zu lesen. Unser Geschäft geht von Jahr zu Jahr schlechter. Das bedeutet nicht, dass es weniger Ehebrecher gibt, sondern nur, dass die Männer sich mit diesem Zustand abgefunden haben und das Zuchthaus fürchten. Der Verkäufer sah sich um und flüsterte, »Und wer hat Schuld, mein Herr?« »Die Regierung.« »Wegen eines solchen Schweins nach Sachalin zu kommen, wäre unvernünftig«, überlegte sich Sigajew. »Wenn ich ins Zuchthaus komme, so kann meine Frau zum zweiten Mal heiraten und auch ihren zweiten Mann betrügen. Sie wird triumphieren. Also...« Sie lasse ich am Leben. Mich bringe ich nicht um und ihn bringe ich auch nicht um. Ich muss etwas Vernünftigeres und Gefühlvolleres erfinden. Ich werde sie beide mit Verachtung strafen und einen aufsehenerregenden Ehescheidungsprozess anstrengen. Hier, mein Herr, ist noch ein neues System, sagte der Verkäufer, ein neues Dutzend Revolver vom Regal herunterholend. Belieben Sie nur, den originellen Mechanismus des Schlosses zu beachten. Sigajew brauchte nach seinem neuen Entschluss keinen Revolver mehr. Der Verkäufer geriet aber immer mehr in Begeisterung, zeigte ihm immer neue Systeme. Der in seiner Ehre gekränkte Gatte schämte sich schon, dass der Verkäufer sich seinetwegen so sehr abmühte, sich begeisterte, lächelte und unnütz seine Zeit verlor. »Schön, in diesem Falle«, stammelte er, »komme ich später vorbei oder ich schicke jemanden her.« Er sah den Gesichtsausdruck des Verkäufers nicht, doch er fühlte sich verpflichtet, um die peinliche Situation zu vertuschen, irgendetwas zu kaufen. Was sollte er aber kaufen? Er sah sich im Laden nach einem möglichst billigen Gegenstand um und heftete schließlich seinen Blick auf ein grünes Netz, das neben der Türe hing. »Dieses da, was ist es eigentlich?« fragte er. »Das ist ein Netz für den Wachtelfang.« »Was kostet es?« 8 Rubel, mein Herr.« »Gut, packen Sie es mir ein.« Der gekränkte Gatte bezahlte die 8 Rubel, nahm das Netz und verließ noch tiefer gekränkt den Laden. Ein Glücklicher. Der Personenzug hat eben die Station Bologoje der Nikolajewa Eisenbahn verlassen. In einem der Raucherabteile zweiter Klasse duseln, in die Dämmerung gehüllt, 5 Passagiere. Sie haben soeben gegessen und bemühen sich nun, auf ihren Sitzen kauernd einzuschlafen. Es ist still. Die Türe geht auf und in den Wagen tritt ein baumlanger Mensch in braunrotem Hut und elegantem Mantel. Er erinnert lebhaft an einen Zeitungskorrespondenten aus einer Operette oder aus einem Roman von Jules Verne. Der Mensch bleibt mitten im Wagen stehen, holt Atem und mustert aufmerksam die Bänke. »Nein, es ist nicht der Richtige«, murmelt er. »Weiß der Teufel, es ist einfach empörend. Es ist doch immer nicht der richtige Wagen.« Einer der Reisenden studiert lange den Neuankömmling und ruft plötzlich erfreut aus. »Iwan Alexejewitsch, wie kommen Sie her? Sind Sie es?« Der baumlange Iwan Alexejewitsch fährt zusammen und blickt stumpfsinnig den Reisenden an. Als er ihn erkannt hat, schlägt er vor Freude die Hände zusammen. »Ach, Pjotr Petrowitsch«, sagte er, »so lange haben wir uns nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Sie mit dem gleichen Zug fahren.« »Geht es gut?« »Nicht schlecht. Ich aber habe eben mein Abteil verloren und kann es unmöglich finden. So ein Idiot bin ich. Es ist niemand da, der mich dafür durchprügeln könnte.« Der baumlange Iwan Alexejewitsch schwankt hin und her und kichert. »Was man nicht alles erlebt«, fuhr er fort, »ich ging nach dem 2. Glockenzeichen hinaus, um einen Cognac zu nehmen. Ich trank auch einen und dachte mir, da die nächste Station nicht so bald kommt, so will ich noch ein 2. Glas nehmen. Während ich es mir überlegte und trank, läutete es zum 3. Mal. Ich laufe wie ein Verrückter aus dem Buffet und springe in den ersten besten Wagen. Bin ich nun kein Idiot, kein Trottel?« »Sie sind aber in einer sichtbar lustigen Stimmung«, sagte Pjotr Petrowitsch. »Setzen Sie sich nur her, Sie bekommen einen Platz und den gebührenden Respekt.« »Nein, nein, ich gehe meinen Wagen suchen. Leben Sie wohl. Im Finstern werden Sie unterwegs aus dem Zuge stürzen. Setzen Sie sich nur her. Auf der nächsten Station werden Sie Ihren Wagen suchen. Setzen Sie sich.« Iwan Alexejewitsch seufzt und setzt sich unentschlossen neben Pjotr Petrowitsch. Er ist sichtbar erregt und sitzt wie auf Nadeln. »Wo fahren Sie hin?«, fragt Pjotr Petrowitsch. »Ich? In den Weltenraum. In meinem Kopf ist solch ein Wirrwarr, dass ich selbst nicht weiß, wohin ich fahre. Das Schicksal fährt mich irgendwohin und ich lasse mich fahren. Lieber Freund, haben Sie schon mal einen glücklichen Narren gesehen? Nein? Also, schauen Sie mich an. Vor Ihnen sitzt der Glücklichste der Sterblichen. Jawohl, sehen Sie denn nichts in meinem Gesicht? Das heißt, man sieht Ihnen an, dass Sie ein wenig... Ich mache ein furchtbar dummes Gesicht. Schade, dass ich keinen Spiegel zur Hand habe. Ich würde mir so gern meine Fratze anschauen. Ich fühle, mein Lieber, dass ich ein Idiot geworden bin. Mein Ehrenwort, ich befinde mich, denken Sie sich nur, auf der Hochzeitsreise. Bin ich kein Trottel?« »Sie? Haben Sie denn geheiratet?« »Heute, mein Lieber, und ich bin gleich nach der Trauung in diesen Zug gestiegen.« Es folgen Glückwünsche und die üblichen Fragen. »So, so«, lacht Pjotr Petrowitsch, »darum sind Sie auf einmal so elegant?« »Jawohl! Um die Illusion zu vervollständigen, habe ich mir sogar mit Parfüm besprengt. Stecke bis zu den Ohren in so leichtsinnige Dingen. Habe weder Sorge noch Gedanken, sondern nur ein Gefühl von, weiß der Teufel, wie ich es nennen soll, von Glückseligkeit. Seit ich lebe, habe ich mich noch nie so wohl gefühlt.« Iwan Alexejewitsch schließt die Augen und schüttelt den Kopf. »Ich bin in einer ganz empörenden Weise glücklich«, sagt er. »Urteilen Sie doch selbst. Gleich gehe ich mein Abteil suchen. Dort sitzt ein Geschöpf, das Ihnen sozusagen mit seinem ganzen Wesen ergeben ist. So ein Blondinchen mit einem Näschen, oh, mit Fingerchen, Mein Herzchen, mein Engel, mein Schätzchen, so eine Reblaus meiner Seele. Und er ist das Hüschen, mein Gott, so ein Füßchen ist doch etwas ganz anderes als unsere Männerfüße. Es ist etwas Winziges, Bezauberndes, Allegorisches. Ich wäre imstande, so ein Füßchen einfach aufzufressen. Ach, Sie verstehen ja doch nichts davon. Sie sind ein Materialist und kommen gleich mit Ihrer Analyse und ähnlichem Kram. Ein trockener Junggeselle sind Sie und sonst nichts. Wenn Sie mal heiraten, werden Sie meiner Worte gedenken. Wo mag jetzt Iwan Alexejewitsch sein? Werden Sie dann sagen, ja, gleich gehe ich in mein Abteil. Dort erwartet man mich mit Ungeduld. Man genießt mein Erscheinen schon im Voraus. Ein Lächeln empfängt mich. Ich setze mich zu ihr und nehme sie so, mit zwei Fingern am Kinn. Iwan Alexejewitsch schüttelt den Kopf und bricht in ein glückliches Lachen aus. Dann legt man ihr seinen Kopf auf die Schulter und nimmt sie mit der Hand um die Taille. Im Abteil ist es still, wissen Sie, so ein geheimnisvolles Halbdunkel. Die ganze Welt möchte man in einem solchen Augenblick umarmen. Pjotr Petrowitsch, gestatten Sie mir, dass ich Sie umarme. Die beiden Freunde fallen sich beim lauten Lachen der Mitreisenden in die Arme und der glückliche Neuvermählte fährt fort. Und aus lauter Idiotie, oder wie es in den Romanen heißt, zur Vervollständigung der Illusion, geht man ab und zu ins Buffet und stürzt zwei, drei Gläschen hinunter. Dann hat man im Kopf und in der Brust ein Gefühl, wie man es in keinem Märchen findet. Ich bin ein kleiner, unbedeutender Mensch, und doch ist es mir zumute, als hätte ich gar keine Grenzen. Die ganze Welt schließe ich in meine Arme. Diese angeheiterte, glückliche Neuvermählte steckt die übrigen Fahrgäste mit seiner Freude an, und sie wollen nicht mehr schlafen. Statt des einen Zuhörers hat Iwan Alexejewitsch ihrer fünf. Er springt wie auf Nadeln, schäumt, fuchtelt mit den Händen und schwatzt unaufhörlich. Er lacht und alle lachen mit. »Das Wichtigste, meine Herren, ist möglichst wenig zu denken. Zum Teufel mit all den Analysen. Wenn man trinken will, soll man trinken und nicht philosophieren, ob es nützlich oder schädlich ist. Zum Teufel alle Philosophie und Psychologie.« Durch den Wagen kommt der Schaffner. »Lieber Freund«, wendet sich an ihn der Neuvermählte, »wenn Sie durch den Wagen 209 kommen, so sehen Sie dort eine Dame in grauem Hut mit einem weißen Vogel. Sagen Sie ihr, dass ich hier bin.« »Schön, aber in diesem Zuge gibt es gar keinen Wagen Nummer 209. Es gibt nur eine Nummer 219.« »Meinetwegen 219. Ganz gleich. Also sagen Sie der Dame, dass Ihr Gatte wohlbehalten hier sitzt.« Iwan Alexejewitsch greift sich plötzlich an den Kopf und stöhnt. »Gatte? Dame? Ist es lange her? Gatte! Prügeln muss man dich, und du bist ein Gatte? Ach, du Idiot! Und das Sie! Gestern war sie noch ein Mädchen, so eine kleine Krabbe. Ich kann's einfach nicht glauben.« »Heutzutage kommt es einem sogar seltsam vor, einen glücklichen Menschen zu sehen«, sagt einer der Fahrgäste. »Viel eher bekommt man einen weißen Elefanten zu Gesicht.« »Ja, und wer ist schuld?«, sagt Iwan Alexejewitsch, indem er seine langen Füße in den sehr spitzen Schuhen ausstreckt. »Wenn Sie nicht glücklich sind, so ist es Ihre eigene Schuld.« »Jawohl, was glauben Sie denn? Der Mensch ist der Schöpfer seines eigenen Glücks. Wenn Sie nur wollen, so werden auch Sie glücklich sein. Aber Sie wollen es ja gar nicht. Sie gehen dem Glück einfach aus dem Wege.« »So? Auf welche Weise?« »Sehr einfach. Die Natur hat es einmal festgesetzt, dass der Mensch in einer gewissen Periode seines Lebens die Liebe kennenlernen soll. Wenn diese Periode einmal angebrochen ist, so soll man drauf losleben. Sie aber wollen nicht der Natur folgen, sondern warten immer auf etwas. Ferner, das Gesetz verlangt, dass jedes normale Individuum in die Ehe trete. Ohne Ehe gibt es kein Glück. Wenn der günstige Augenblick gekommen ist, so soll man heiraten und keine langen Geschichten machen. Aber sie heiraten nicht und warten immer auf etwas. Ferner steht es in der Heiligen Schrift, dass der Wein das Menschenherz erfreut. Wenn man es gut hat und will, dass der Wein das Menschenherz erfreut, wenn man es gut hat und will, dass man es noch besser habe, so gehe man ans Buffet und trinke. Die Hauptsache ist, nicht klügeln, sondern nach der Schablone drauf loshauen. Die Schablone ist eine große Sache. Sie sagen, der Mensch sei Schöpfer seines Glücks. Was ist er aber für ein Schöpfer, wenn ein kranker Zahn oder eine Schwiegermutter genügt, um sein Glück zum Teufel zu jagen? Alles hängt vom Zufall ab. Wären Sie jetzt in eine Eisenbahnkatastrophe geraten, so hätten Sie etwas ganz anderes gesagt. »Unsinn«, protestiert der Neuvermählte, »Katastrophen kommen nur einmal im Jahre vor. Ich fürchte keine Zufälle, weil es keinen Grund gibt, dass diese Zufälle sich ereignen. Zufälle sind selten. Hol Sie der Teufel, ich will von Ihnen gar nicht reden. Ich glaube, gleich kommt eine Haltestelle.« »Wohin fahren Sie eigentlich?«, fragt Pjotr Petrowitsch, »nach Moskau oder noch südlicher?« »Was fällt Ihnen ein? Wieso südlicher, wenn ich nach dem Norden fahre?« »Moskau liegt doch nicht im Norden.« »Ich weiß es, aber wir fahren doch nach Petersburg«, sagt Iwan Alexejewitsch. »Aber erlauben Sie, wir fahren nach Moskau.« »Wieso nach Moskau?« versetzt der Neuvermählte erstaunt. »Merkwürdig. Wohin lautet Ihre Fahrkarte?« »Nach Petersburg.« »In diesem Falle muss ich gratulieren. Sie sind in einen falschen Zug geraten.« Eine halbe Minute vergeht im Schweigen. Der Neuvermählte steht auf und mustert mit blöden Blicken die ganze Gesellschaft. »Gewiss«, erklärt ihm Pjotr Petrowitsch, »Sie sind in Bologoje in den falschen Zug gesprungen. Nach Ihrem Cognac haben Sie die Richtung verwechselt.« Iwan Alexejewitsch erbleicht, greift sich an den Kopf und fängt an, schnell hin und her zu laufen. »Ach, ich Idiot«, schimpft er, »ach, ich gemeiner Kerl, dass mich die Teufel fressen. Was fange ich jetzt an? Meine Frau sitzt ja im anderen Zug. Sie wartet, vergeht vor Sehnsucht, ach, ich Narr.« Der Neuvermählte lässt sich auf eine Bank fallen und windet sich, als wäre man ihm auf ein Hühnerauge getreten. »Ich Unglücksmensch«, stöhnt er, »was fange ich jetzt an? Was?« »Nun«, trösten ihn die Mitreisenden, »es ist doch kein Unglück. Sie telegrafieren ihrer Frau und versuchen unterwegs, in den Schnellzug umzusteigen. So holen sie sie ein.« »Ja, Schnellzug«, jammert der Neuvermählte, »der Schöpfer seines Glücks. Wo nehme ich das Geld für den Schnellzug her? Das ganze Geld ist ja bei meiner Frau.« Die Mitreisenden lachen, tuscheln miteinander, veranstalten dann eine Kollekte und versehen den Glücklichen mit Geld. Der teure Hund. Leutnant Dubow, ein nicht mehr junger Armeeoffizier, und der einjährige Knaps saßen einmal beisammen und tranken. »Ein prachtvoller Hund«, sagte Dubow, auf seinen Hund Milka zeigend. »Ein wunderbarer Hund. Schauen Sie sich nur seine Schnauze an. Was die Schnauze allein wert ist. Und wenn man auf einen Liebhaber stößt, so wird er für diese Schnauze allein 200 Rubel bezahlen. Sie glauben es mir nicht. Dann verstehen Sie nichts.« »Ich verstehe wohl, aber...« »Es ist doch ein Setter, ein reinrassiger englischer Setter. Auf dem Anstand ist er fabelhaft. Und erst die Nase. Mein Gott, diese Nase! Wissen Sie, wie viel ich für den Hund bezahlt habe, als er noch klein war? 100 Rubel! Ein wunderbarer Hund! Du Schelm-Milka, du Dummkopf-Milka, komm mal her, mein liebes Hündchen!« Dubow zog Milka zu sich heran und küsste das Tier zwischen den Ohren. Tränen traten ihm in die Augen. »Ich geb dich doch nicht her, du schöner Hund, du Räuber. Du liebst mich doch, Milka.« »Milka, marsch fort«, schrie der Leutnant plötzlich den Hund an. »Mit den schmutzigen Pfoten kommst du mir an die Uniform.« »Ja, Knaps, 150 Rubel habe ich für den Hund bezahlt, als er jung war. Also ist er was wert. Eines tut mir nur leid. Ich habe gar keine Zeit für die Jagd. Der Hund geht ohne Arbeit zugrunde. Er vergräbt seinen Schatz. Darum verkaufe ich ihn auch. Kaufen Sie ihn mir ab, Knaps. Sie werden mir Ihr Leben lang dankbar sein. Nun, wenn Sie nicht so viel Geld haben, will ich ihn Ihnen für den halben Preis lassen. Nehmen Sie ihn für 50. Rauben Sie mich nur. Nein, mein Lieber, entgegnete Knaps und seufzte auf. Wäre Ihre Milka männlichen Geschlechts, so würde ich ihn vielleicht kaufen, so, aber... Milka ist nicht männlichen Geschlechts, rief der Leutnant erstaunt aus. Knaps, was hält ihn ein? Milka ist nicht männlichen Geschlechts. Ist er vielleicht eine Hündin? Ein netter Knabe. Er versteht noch nicht, einen Rüden von einer Hündin zu unterscheiden. Sie sprechen zu mir, ob ich blind oder ein Kind wäre, versetzte Knaps beleidigt. Natürlich ist sie eine Hündin. Dann werden Sie vielleicht auch sagen, dass ich eine Dame bin. Ach, Knaps, Knaps, und Sie haben noch die Technische Hochschule absolviert. Nein, mein Lieber, es ist ein echter, reinrassiger Rüde. Noch mehr als das. Er kann jedem Rüden 10 Points vorgeben. Und Sie sagen, er sei eine Hündin. Entschuldigen Sie, Michael Iwanowitsch. Sie halten mich einfach zum Narren. Es ist sogar kränkend. Nun lassen wir das. Hol Sie der Teufel. Kaufen Sie ihn nicht. Ihnen kann man das gar nicht klar machen. Bald werden Sie sagen, dies da sei kein Schwanz, sondern ein Bein. Also nicht. Ich wollte Ihnen doch nur einen Gefallen tun. Wachramenev, Cognac! Der Bursche brachte eine neue Flasche. Die Freunde schenkten sich je ein Gläschen ein und wurden nachdenklich. Eine halbe Stunde verging in Schweigen. Und wenn's auch eine Hündin ist, unterbrach der Leutnant das Schweigen mit einem düsteren Blick auf die Flasche, Sie sind wirklich sonderbar. Das wäre doch nur Ihr Vorteil. Sie wirft Junge und jeder junge Hund ist gleich einen 25er wert. Ein jeder nimmt sie ihnen gern ab. Ich weiß nicht, warum ihnen gerade die Rüden so sehr gefallen. Die Hündinnen sind 1000-mal besser. Das weibliche Geschlecht ist dankbarer und anhänglicher. Nun, wenn sie schon das weibliche Geschlecht zu fürchten, gebe ich sie ihnen für 25 her. Nein, mein Lieber, ich gebe keine Kopeke für den Hund. Erstens brauche ich keinen und zweitens habe ich kein Geld. Das hätten Sie früher sagen sollen. Milka, marsch hinaus! Der Bursche brachte eine Eierspeise. Die beiden Freunde leerten schweigend die Pfanne. Sie sind ein guter Junge, Knaps, so ehrlich, sagte der Leutnant, indem er sich den Mund abwischte. Tut mir leid, Sie so gehen zu lassen. Hol der Teufel! Wissen Sie was? Nehmen Sie den Hund geschenkt. Wo soll ich ihn halten, mein Lieber? Sagte Knaps seufzend. Und wer wird sich bei mir mit ihm abgeben? Also nicht. Hol Sie der Teufel. Wenn Sie nicht wollen, dann nicht. Wo wollen Sie denn schon hin? Bleiben Sie doch noch da. Knaps reckte sich, stand auf und griff nach seiner Mütze. Es ist Zeit, leben Sie wohl, sagte er gähnend. »Warten Sie, ich will Sie begleiten.« Dubo von Knaps zogen sich an und traten auf die Straße. Die ersten 100 Schritte gingen sie schweigend. »Wissen Sie niemand, dem ich den Hund schenken könnte?« fing der Leutnant an. »Haben Sie nicht einen Bekannten, der ihn nehmen würde? Der Hund ist, wie Sie eben sahen, gut und rasserein, aber ich brauche ihn absolut nicht.« »Ich weiß wirklich nicht, mein Lieber.« Was habe ich hier auch für Bekannte? Bis zur Wohnung Knaps versetzten die Freunde kein Wort mehr. Erst als Knaps dem Leutnant die Hand gedrückt und das Haustür geöffnet hatte, hüstelte Dubow und sagte unentschlossen, »Wissen Sie nicht, ob die hiesigen Abdeckerhunde nehmen?« »Wahrscheinlich nehmen Sie welche. Bestimmt kann ich es Ihnen nicht sagen. Morgen schicke ich ihn mit dem Wachramenev hin. Hol ihn der Teufel!« »Man soll ihn nur schinden, ein abscheulicher Köter. Macht nur alle Zimmer schmutzig und hat gestern auch noch das ganze Fleisch in der Küche gefressen, das gemeine Vieh. wenn es wenigstens eine gescheite Rasse wäre. Aber es ist, weiß der Teufel, eine Kreuzung zwischen einem Hofhund und einem Schwein. Gute Nacht. Leben Sie wohl, sagte Knaps. Das Tor fiel ins Schloss und der Leutnant blieb allein. Der Dramatiker. Das Sprechzimmer eines Arztes betritt ein trübes Individuum mit matten Augen und katarrhalischem Gesicht. Nach der Färbung seiner Nase und dem finsteren Gesichtsausdruck zu schließen, sind ihm alkoholische Getränke, chronischer Schnupfen und philosophische Meditationen nichts Fremdes. Das Individuum nimmt Platz und klagt über Atemnot, Sodbrennen, Melancholie und schlechten Geschmack im Munde. »Was ist Ihr Beruf?« fragt der Arzt. »Ich bin Dramatiker«, erklärt das Individuum nicht ohne Stolz. Der Arzt fühlt sofort Hochachtung vor dem Patienten und lächelt ehrfurchtsvoll. »Ein so seltener Beruf«, stammelt er, »eine Menge nervenaufreibender Gehirnarbeit.« »Das will ich glauben.« »Es gibt so wenig Dichter. Ihr Leben kann ja wirklich nicht dem Leben gewöhnlicher Menschen gleichen. Daher möchte ich Sie bitten, mir Ihre Lebensweise zu beschreiben, Ihre Gewohnheiten, Umgebung und Arbeitsweise.« »Sehr gerne«, erwiderte der Dramatiker. »Ich stehe auf gegen Mittag, manchmal auch früher. Wenn ich aufgestanden bin, dann rauche ich sofort eine Zigarette und trinke 2 Glas Schnaps, zuweilen auch 3, manchmal sind es auch 4. Das hängt davon ab, wie viel ich am Vorabend getrunken habe. So, und wenn ich nicht trinke, dann flimmert es mir vor den Augen und der Kopf beginnt zu brummen.« »Sie trinken wohl überhaupt ziemlich viel?« »Nein, wieso? Dass ich auf nüchternen Magen trinke, hängt wohl mit meinen Nerven zusammen. Wenn ich angekleidet bin, gehe ich ins Restaurant Livorno oder zu Savrasenko und frühstücke. Ich habe einen schlechten Appetit. Zum Frühstück nehme ich nur eine Kleinigkeit, ein Kotelett oder eine halbe Portion Stör mit Meerrettich. Wenn ich auch 3 oder 4 Glas Schnaps zuvor nehme, bekomme ich noch immer keinen Appetit. Nach dem Frühstück trinke ich Bier oder Wein, je nach meinen Finanzen. Und dann? Und dann gehe ich in irgendeine Bierhalle und nach der Bierhalle ins Livorno, wo ich Billard spiele. So vergeht die Zeit bis etwa 6 Uhr, dann esse ich zu Mittag. Ich esse schlecht. Es ist kaum zu glauben. Manchmal trinke ich vor dem Essen 6 oder selbst 7 Glas Schnaps und habe immer noch keinen Appetit. Wie bedauere ich die anderen Leute. Alle essen Suppe. Und mir wird von Suppe aber ganz übel. Und ich trinke stattdessen Bier. Nach dem Mittagessen gehe ich ins Theater. Das Theater regt Sie wohl sehr auf. Entsetzlich. Ich bin ununterbrochen in großer Aufregung. Und dann kommen noch die Freunde und bitten, trinken wir noch eins. Mit dem einen trinke ich Schnaps, mit dem anderen Rotwein, mit dem dritten Bier. Und so kommt es, dass ich beim dritten Akt kaum auf den Beinen stehe. Mit den Nerven ist es wirklich nicht auszuhalten. Nach dem Theater fahre ich in den Salon oder auf einen Maskenball. Aus dem Salon oder vom Maskenball kommt man, Sie werden es selbst wissen, nicht schnell heim. Es ist doch ein Glück, wenn ich am nächsten Morgen wieder in meiner Wohnung aufwache. Es kommt doch vor, dass ich wochenlang nicht zu Hause schlafe. Sie beobachten wohl das Leben um sich herum. Ja, das auch. Einmal waren meine Nerven so sehr zerrüttet, dass ich ganze 4 Wochen überhaupt nicht nach Hause kam und sogar meine Adresse vergessen hatte. Ich musste mich nach der Adresse auf der Polizei erkundigen. Und so geht es beinahe täglich. Nun, wann aber schreiben Sie Ihre Stücke? Meine Stücke? Wie soll ich es Ihnen sagen? Erwiderte der Dramatiker achselzuckend. Alles hängt von den Umständen ab. Wollen Sie mir bitte den Prozess Ihres Schaffens beschreiben? Nun, es fällt mir zufällig irgendein deutsches oder französisches Stück in die Hände. Meistens machen mich aber die Freunde darauf aufmerksam, denn ich selbst habe keine Zeit, alles zu verfolgen. Wenn das Stück einigermaßen taugt, bringe ich es zu meiner Schwester oder kaufe mir für 5 Rubel einen Studenten. Diese übersetzen es und ich richte es den russischen Sitten entsprechend ein. Ersetze die ausländischen Namen durch russische und so weiter. Das ist alles. Es ist aber schwer. Außerordentlich schwer. Das trübe Individuum rollt die Augen und seufzt. Der Arzt beginnt es zu betasten, zu behorchen und zu beklopfen. Der Gast. Der Winkeladvokat Terski konnte seine Augen nur noch mit Mühe offen halten. Die ganze Natur schlief bereits. Die Vöglein schwiegen im Walde. Selterskis Frau war schon längst zu Bett gegangen, das Dienstmädchen und die übrigen lebenden Wesen im Hause schliefen bereits. Selterski durfte aber noch immer nicht ins Schlafzimmer gehen, obwohl an seinen Augenlidern eine zentnerschwere Last hing. Bei ihm saß nämlich sein Nachbar, der Oberst AD Peregarin, zu Gast. Er war gleich nach dem Mittagessen gekommen und saß noch immer wie angeklebt auf dem Sofa. Er berichtete mit widerwärtiger, heiserer Stimme, wie ihn im Jahre 1842 zu Kremenschuk ein toller Hund gebissen hatte. Als er mit dem Bericht fertig war, begann er ihn von vorn. Selterski war verzweifelt. Was unternahm er nicht alles, um den Gast loszuwerden? Er sah jeden Augenblick auf die Uhr, klagte über Kopfschmerzen, ging alle 5 Minuten aus dem Zimmer und ließ den Gast allein. Doch nichts half. Der Gast verstand die Anspielungen nicht und fuhr in seinem Bericht über den tollen Hund fort. »Dieser alte Kauz wird noch bis zum Morgen da sitzen«, dachte Selterski wütend. »So ein Klotz. Nun, wenn er die feineren Andeutungen nicht versteht, so will ich ein größeres geschütztes Zelt führen.« »Wissen Sie«, sagte er laut, »warum mir das Leben in der Sommerfrische so besonders gut gefällt?« »Na, warum?« »Weil man hier sein Leben beliebig regulieren kann. In der Stadt ist es schwer, sich in eine bestimmte Ordnung zu halten, während es auf dem Lande sehr einfach ist. Wir stehen um 9 auf, essen um 13 Mittag, um 10 zu Abend und gehen gegen 11 zu Bett. Um 12 bin ich immer im Bett. Wenn ich mich nach 12 hinlege, habe ich am nächsten Morgen todsicher Migräne.« »Sonderbar. Es kommt übrigens ganz auf die Gewohnheit an. Ich hatte einmal einen Bekannten, einen gewissen Hauptmann Kjuschkin. Ich lernte ihn in Sepuchow kennen. Dieser Kjuschkin also...« »Er will es nicht verstehen. Er ist einfach dumm. Glaubt dieser Esel vielleicht, dass mir sein Besuch Vergnügen bereitet? Wie werde ich ihn los?« »Sagen Sie mal«, unterbrach er den Oberst, »was soll ich tun? Ich habe heftige Halsschmerzen.« »So ein Pech. Ich besuchte heute einen Bekannten, dessen Kind die Diphtheritis hat. Wahrscheinlich habe ich mich angesteckt. Ja, ich weiß es ganz bestimmt. Ich habe die Diphtheritis.« »Es kommt vor«, sagte Peregarin mit größter Seelenruhe. »Diese Krankheit ist höchst gefährlich. Nicht nur, dass ich selbst krank bin, ich kann auch jeden in meiner Umgebung anstecken. Diese Krankheit ist im höchsten Maße ansteckend, dass ich nur nicht Sie anstecke, Herr Oberst.« »Mich? Ich habe bereits in Fieberspitälern gelebt, habe mich nie angesteckt. Und bei Ihnen soll ich mich plötzlich anstecken? So ein alter Kauz wie ich ist gegen jede Krankheit gefeit. Greise sind zäh. Wir hatten in unserer Brigade einen alten Oberst Trebien, französische Abstammung. Dieser Trebien also.« Peregarin erzählte nun von der Zähigkeit dieses Trebien. Die Uhr schlug 12:30. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Oberst. Wie spät pflegen Sie zu Bett zu gehen?« »So gegen 2 oder 3. Es kommt vor, dass ich überhaupt nicht schlafen gehe. Besonders wenn ich in angenehmer Gesellschaft sitze oder rheumatische Schmerzen habe. Heute werde ich zum Beispiel erst gegen 4 zu Bett gehen, denn ich habe nachmittags ausgeschlafen. Ich bin übrigens imstande, auch gar nicht zu schlafen. Im Kriege kam es vor, dass wir uns wochenlang nicht legten. Ich will Ihnen zum Beispiel folgenden Fall berichten. Unser Regiment stand vor Achalzisch. Entschuldigen Sie, was mich betrifft, so gehe ich regelmäßig um 12 zu Bett. Ich muss immer um 9 aufstehen, sodass ich unbedingt früher schlafen gehen muss. Natürlich. Das Frühaufstehen soll ja auch für die Gesundheit höchst zuträglich sein. Wir standen also vor Achalzisch. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Bald fröstelt es mich. Bald vergehe ich vor Hitze. Das habe ich immer vor einem Anfall. Ich muss Ihnen sagen, dass ich manchmal merkwürdige Nervenanfälle habe. So gegen 1 Uhr nachts. Untertags habe ich diese Anfälle nie. Es summt mir in den Ohren. Ich verliere das Bewusstsein, springe auf und werfe jedem, der zufällig in meiner Nähe ist, irgendeinen schweren Gegenstand, der mir gerade in die Hand kommt, an den Kopf. Finde ich ein Messer, so werfe ich eben das Messer. Ist es ein Stuhl, so werfe ich den Stuhl. Jetzt fröstelt es mich, wie es jedes Mal vor dem Anfall kommt. Es beginnt immer mit einem Schüttelfrost. Was Sie nicht sagen, Sie sollten doch eine Kur durchmachen. Ich habe mich von verschiedenen Ärzten behandeln lassen, doch immer ohne Erfolg. Ich beschränke mich jetzt darauf, dass ich vor den Anfällen meine Familienmitglieder warne, damit sie mir rechtzeitig aus dem Wege gehen. Sonst tue ich nichts dagegen. Wie sonderbar, was es nicht alles für Krankheiten auf der Welt gibt. Pest, Cholera, verschiedene Anfälle. Der Oberst schüttelte den Kopf und wurde nachdenklich. Eine Pause trat ein. »Ich will ihm einmal etwas aus meinen Werken vorlesen«, sagte sich Selterski. »Ich habe ja in der Schublade noch den Roman liegen, den ich auf dem Gymnasium geschrieben habe. Vielleicht wird er mir jetzt einen Dienst erweisen.« »Wissen Sie was?« unterbrach Selterski die Gedanken seines Gastes. »Wollen Sie vielleicht, dass ich Ihnen eines meiner Werke vorlese? Ich habe es in meinen freien Stunden geschrieben. Es ist ein Roman in 5 Teilen mit einem Prolog und einem Epilog.« Ohne erst die Antwort abzuwarten, sprang Selterski auf und holte aus der Schublade ein altes, vergilbtes Manuskript mit dem Titel »Totes Wasser. Roman in 5 Teilen«. »Jetzt geht er sicher fort«, dachte Selterski, sein Jugendwerk durchblätternd. »Ich werde ihm so lange vorlesen, bis er aufheult. Hören Sie also zu, Herr Oberst.« »Mit Vergnügen. Ich höre sehr gern zu.« Selterski begann. Der Oberst kreuzte die Beine, setzte sich bequemer zurecht, machte ein ernstes Gesicht und bereitete sich offenbar vor, lange und gewissenhaft zuzuhören. Der Roman begann mit einer Naturschilderung. Als die Uhr einschlug, trat an die Stelle der Naturschilderungen die Beschreibung des Schlosses, in dem der Held des Romans, Graf Valentin, wohnte. »Wie schön muss es doch sein, in so einem Schloss zu wohnen«, seufzte Pedagogin auf, »und wie schön ist es geschildert. Ich könnte mein ganzes Leben da sitzen und zuhören.« »Warte nur«, dachte sich Selterski, »auf die Dauer hältst du es doch nicht aus.« Um 2:30 trat an die Stelle des Schlosses das schöne Äußere des Helden. Um 2 Uhr las Selterski mit matter und gedämpfter Stimme. »Sie fragen mich, was ich will? Oh, ich will, dass dort unter der Kuppel des südlichen Himmels ihr kleines Händchen schmachtend in meiner Hand beben soll. Nur dort kann mein Herz unter der Kuppel meines seelischen Domes lebhafter schlagen. Ich strebe nach Liebe, nach Liebe.« »Lassen Sie es jetzt. Morgen werden Sie es zu Ende lesen. Jetzt wollen wir etwas plaudern. Ich habe Ihnen immer noch nicht erzählt, was wir vor Achalzisch erlebt hatten.« Selterski fiel erschöpft auf das Sofa, schloss die Augen und begann zuzuhören. »Alle Mittel habe ich versucht«, dachte er, »was er für ein dickes Fell hat. Jetzt wird er bis 4 Uhr sitzen. Gott, ich gebe gern 100 Rubel, wenn er endlich fortginge. Ah, ich will einmal versuchen, ihn anzupumpen. Es ist ein erprobtes Mittel.« »Herr Oberst«, unterbrach ihn der Gast, »ich muss Sie wieder unterbrechen. Ich will Sie um eine Gefälligkeit bitten. Ich habe in der letzten Zeit hier auf dem Lande ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich habe keinen Pfennig im Hause und erwarte erst Ende August Geld.« »Es ist so spät geworden«, schnaufte Pedagogin, sich nach seiner Mütze umsehend. »Es ist bald 3. Was haben Sie eben gesagt?« Ich möchte mir irgendwo 200 oder 300 Rubel leihen. Wissen Sie nicht, wer mir das Geld pumpen könnte? Wieso sollte ich es wissen? Es ist Zeit für Sie, zu Bett zu gehen. Leben Sie wohl. Haben Sie vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Empfehlung an die Frau Gemahlin. Der Oberst ergriff mit komischer Eilfertigkeit seine Mütze und ging zur Tür. »Wo wollen Sie denn hin?« triumphierte Selterski. »Ich wollte Sie bitten, denn ich kenne Ihre Güte. Ich hoffte...« »Morgen. Jetzt sollten Sie schleunigst zu Bett gehen. Die Frau Gemahlin wird im höchsten Maße ungehalten sein, dass ich Sie so lange wach gehalten habe. Es wäre ja noch schöner, wenn ich nur noch eine Minute zögerte. Ich bitte Sie dringend, lieber Freund, keine Widerrede. Leben Sie wohl. Marsch ins Bett.« Bürgarin drückte Selterskis mit süß-saurem Lächeln rasch die Hand, setzte sich die Mütze auf und ging. Selterski triumphierte. Der Kater. Wawra Petrowna erwachte und begann zu horchen. Ihr Gesicht wurde blass, ihre großen schwarzen Augen wurden noch größer und drückten höchstes Entsetzen aus. Denn es war kein Traum. Von Grauen erfasst, bedeckte sie ihr Gesicht mit den Händen, setzte sich im Bett aufrecht und begann, ihren Mann zu wecken. Der Mann lag zusammengerollt wie eine Brezel, schnarchte leise und pustete ihr seinen Atem ins Gesicht. »Aljoscha, Schatz, wach auf, mein Lieber! Ach, es ist zu schrecklich!« Aljoscha stellte sein Schnarchen ein und streckte die Beine. Wawra Petrowna kniff ihn in die Wange. Er streckte sich wieder, seufzte tief auf und erwachte. »Aljoscha, Schatz, wach auf, jemand weint!« »Wer weint? Was fällt dir ein?« »Horche nur ein wenig. Hörst du es? Jemand seufzt.« »Man hat wohl bei uns ein kleines Kind ausgesetzt. Ich kann es nicht mehr anhören.« Aljoscha richtete sich auf und horchte hinaus. Das Fenster stand offen, eine graue Nacht blickte hinein. Zugleich mit dem Dufte der Fliederbüsche und dem Flüstern der Linden brachte der leise Wind seltsame Laute ins Zimmer. Man konnte nicht recht unterscheiden, was es für Laute waren. Kinderweinen oder der Gesang eines Bettlers oder ein Heulen. Eines war nur klar, die Laute klangen unmittelbar vor dem Fenster und kamen nicht aus einer Kehle, sondern aus mehreren. Es waren darunter Altstimmen, Diskantstimmen und Tenöre. »Es sind ja Katzenwaja«, sagte Aljoscha. »Du dummes Kind.« »Katzen? Unmöglich. Woher dann die Bässe?« »Die Bassstimme gehört einem Schwein. Vergiss nicht, dass wir auf dem Lande sind, hörst du? Gewiss sind es Katzen. Beruhige dich und schlaf wieder ein.« Wawra und Aljoscha legten sich wieder hin und zogen sich die Bettdecken über die Köpfe. Kühle Morgenluft zog durchs Fenster und sie fröstelten. Sie rollten sich zusammen und schlossen die Augen. Nach 5 Minuten wurde Aljoscha unruhig und warf sich hin und her. »Sie lassen einen gar nicht einschlafen. Was sieht der Teufel?« Der Katzengesang stieg inzwischen crescendo. Zu den Sängern gesellten sich neue Katzen mit neuen Kräften. Das leise Geräusch unter dem Fenster verwandelte sich allmählich in einen unerträglichen Lärm. Das zarteste Piano erreichte die Stärke eines Fortissimo, und bald füllte sich die ganze Luft mit empörenden Lauten. Die einen Kater gaben kurze, abgerissene Schreie von sich, die anderen trillerten wie nach Noten mit Achtel- und Sechzehnteltönen. Andere zogen immer den gleichen gedehnten Ton. Ein Kater, wohl der älteste und leidenschaftlichste von allen, sang mit einer ganz unnatürlichen Stimme, die bald wie Bass und bald wie Tenor klang. »Miau! Miau! Miau! Miau!« Wären nicht die bekannten zischenden Laute dazwischen gewesen, so hätte man gar nicht glauben können, dass es Katzengesang war. Wawra drehte sich auf die andere Seite und brummte etwas vor sich hin. Aljoscha sprang auf, sandte ein kräftiges Schimpfwort ins Freie und schloss das Fenster. Ein Fenster ist aber eine höchst unvollkommene Sache. Es ist für Schall, Licht und Elektrizität durchlässig. »Ich muss um 8 Uhr aufstehen und in den Dienst«, sagte Aljoscha empört. Sie schreien aber so, dass man gar nicht einschlafen kann. Diese Satans. Schweige du wenigstens. Du winselst mir die Ohren voll. Was kann ich denn dafür? Die Kater gehören doch nicht mir. Jag sie doch weg, Schatz. Aljoscha sah zuerst auf den Himmel und entdeckte nur einen matt flimmernden Stern. Im Laube der Linde regten sich die Spatzen, die das beim Öffnen des Fensters entstandene Geräusch aufscheuchte. Aljoscha sah hinunter und erblickte etwa 10 Kater. Mit hocherhobenen Schwänzen gingen sie zischend mit gekrümmten Rücken Dromedaren gleich um ein reizendes Kätzchen herum, das auf einem umgestülpten Eimer saß und sang. Es war schwer zu entscheiden, was sie mehr bewegte, die Liebe zum Kätzchen oder das Bewusstsein der eigenen Würde. Hatte sie die Liebe hergeführt oder die Absicht, ihre Würde zur Schau zu stellen? In ihren Beziehungen zueinander konnte man den verfeinerten Hass erkennen. Jenseits des Gartengitters stand ein Mutterschwein mit Ferkeln und grunzte, denn es wollte in den Garten. »Fort!« zischte Aljoscha. »Psst! Ihr Satans! Fort!« Die Kater aber schenkten dem keine Beachtung. Nur das Kätzchen warf ihm einen kurzen, gleichgültigen Blick zu. Es war zu glücklich, um sich irgendwie für Aljoscha zu interessieren. »Psst! Das euch der Teufel! Varya, reich mir mal die Wasserflasche her. Ich will Ihnen eine Dusche machen.« Varya sprang aus dem Bett und reichte ihm nicht die Wasserflasche, sondern den Wasserkrug vom Waschtisch. Aljoscha beugte sich vor und neigte den Krug. »Ach, meine lieben Freunde«, sagte plötzlich eine Stimme über seinem Kopf, »nein, diese Jugend, darf man denn so etwas tun? Ach, diese Jugend!« Aljoscha sah hinauf und erblickte eine Gestalt in einem Schlafrock aus großgeblümten Kattunen. Auf den Schultern dieser Gestalt saß ein kleiner Kopf mit einer Nachtmütze auf den ergrauten Haaren. Ein trockener, sehniger Finger drohte. Der Greis saß am Fenster und sah unverwandt auf den Kater. Seine leuchtenden Augen in höchster Verzückung, als ob er ein Ballett vor sich hätte. Aljoscha riss den Mund auf, erbleichte und lächelte. »Exzellenz, geruhen zu schlafen?« fragte er ganz dumm. »Es ist nicht schön, mein Herr. Sie kämpfen gegen die Naturgesetze. Sie untergraben sozusagen die Gesetze der Schöpfung. Es ist nicht schön. Was geht Sie das an? Es sind doch lebende Wesen. Oder wie glauben Sie? Doch lebende Wesen. Man soll es würdigen. Ich muss Ihnen meine Missbilligung aussprechen, mein Herr.« Aljoscha erbleichte, schlich sich auf den Zehen zum Bett und legte sich leise hin. »Es ist mein Vorgesetzter«, flüsterte Aljoscha, »in eigener Person. Er schläft nicht. Er delektiert sich an den Katern. Der Satan. Es ist schrecklich, unter seinem Vorgesetzten zu wohnen.« »Junger Freund«, hörte Aljoscha nach einigen Minuten wieder die Greisenstimme, »wo sind Sie? Treten Sie doch ans Fenster.« Aljoscha ging zum Fenster und blickte zum Alten hinauf. »Sehen Sie diesen weißen Kater? Wie finden Sie ihn? Er gehört mir, seine Manieren. Nein, diese Manieren, dieser Gang. Sehen Sie doch nur hin. Miau, miau.« »Was, ja, du Schelm, was für einen Schnurrbart er hat. Der Kerl ist von echter sibirischer Rasse. Das Kätzchen wird wohl nicht widerstehen können. Mein Kater war immer der Sieger. Sie werden sich gleich davon überzeugen. Nein, diese Manieren.« Aljoscha sagte, dass er das Fell des Katers hervorragend schön finde. Er habe in seinem Leben kein so auserlesenes Exemplar von einem Katertier gesehen. Der Greis begann ihm nun die Gewohnheiten seines Katers zu beschreiben. Er kam in Schwung und erzählte bis zum Sonnenaufgang. Er erzählte mit Begeisterung, wobei er fortwährend schmatzte und seine sehnigen Finger beleckte. So konnte Aljoscha in dieser Nacht gar nicht einschlafen. Auch in der nächsten Nacht gegen 1 Uhr begannen die Kater wieder ihren Gesang und weckten Varya. Aljoscha wagte nicht mehr, sie zu vertreiben. denn unter ihnen befand sich der Kater seiner Exzellenz. Aljoscha und Varja mussten bis zum frühen Morgen das Katzenkonzert anhören. Ein Unikum. 1 Uhr nachts. Vor der Türe der alten Jungfer und Hebamme Maria Petrovna Koschkina bleibt ein schlanker Herr im steifen Hut und Mantel mit Kapuze stehen. Im Dunkeln kann man weder sein Gesicht noch seine Hände unterscheiden, doch seine Art zu hüsteln und zu klingeln zeugen schon von einem soliden, positiven und respekteinflößenden Charakter. Die Tür geht nach dem 3. Läuten auf und Maria Petrovna selbst kommt zum Vorschein. Sie hat einen weißen Unterrock an und darüber einen Herrenmantel. Die kleine Lampe mit dem grünen Schirm, die sie in der Hand hält, färbt ihr verschlafenes, sommersprossiges Gesicht, den sehnigen Hals und die dünnen rötlichen Haare, die unter der Haube hervorgucken, grün. »Kann ich die Hebamme sprechen?« fragt der Herr. »Ich bin die Hebamme. Was wünschen Sie?« Der Herr tritt in den Flur und Maria Petrovna sieht einen großgewachsenen, schlanken, nicht mehr jungen Mann mit hübschem, strengen Gesicht und buschigem Backenbart vor sich. »Ich bin der Kollegienassessor Kirjakow«, sagt er. »Ich komme, um Sie zu meiner Frau zu bitten, aber bitte möglichst schnell.« »Schön«, sagt die Hebamme. »Ich ziehe mich sofort an. Wollen Sie inzwischen im Salon warten?« Kirjakow legt seinen Mantel ab und tritt in den Salon. Das grüne Lämpchen beleuchtet spärlich die in geflickten weißen Leinwandhüllen steckenden billigen Möbel, die armseligen Blumentöpfe und die efeuumrankten Türpfosten. Es riecht nach Geranien und Karbol. Eine kleine Wanduhr tickt so leise, als geniere sie sich vor dem fremden Mann. »Ich bin fertig«, sagt Maria Petrovna, als sie nach 5 Minuten fertig angekleidet, gewaschen und munter in den Salon tritt. »Wir wollen fahren.« »Ja, wir müssen uns beeilen«, sagt Kirjakow. »Übrigens eine Frage, die mir nicht überflüssig scheint. Wie viel verlangen Sie für Ihre Mühe?« »Ich weiß wirklich nicht«, entgegnet Maria Petrovna mit einem verlegenen Lächeln, »so viel Sie mir geben.« »Nein, das liebe ich nicht«, sagt Kirjakow kalt, die Hebamme starr anblickend. »Eine feste Abmachung ist besser als Bargeld. Ich will Sie nicht übervorteilen und Sie sollen mich nicht übervorteilen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wollen wir es lieber gleich abmachen.« »Ich weiß wirklich nicht. Wir haben keine bestimmten Preise.« »Ich arbeite selbst und bin es gewöhnt, auch fremde Arbeit zu schätzen. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Mir wird es ebenso unangenehm sein, wenn ich Ihnen zu wenig gebe, wie wenn Sie zu viel verlangen. Darum bestehe ich darauf, dass Sie mir Ihren Preis nennen.« »Die Preise sind verschieden.« »Angesichts dieser mir unverständlichen Preisschwankungen muss ich selbst den Preis festsetzen. Ich kann Ihnen 2 Rubel geben.« »Was fällt Ihnen ein?« sagt Maria Petrovna errötend und einen Schritt zurückweichend. »Ich müsste mich genieren. Statt die 2 Rubel zu nehmen, mache ich es lieber ganz umsonst. Wenn Sie wollen, 5 Rubel.« 2 Rubel und keine Kopeke mehr. Ich will Sie nicht übervorteilen, will aber auch nicht zu viel bezahlen.« »Ganz wie Sie wünschen, aber für 2 Rubel komme ich nicht mit.« »Nach dem Gesetz dürfen Sie sich gar nicht weigern.« »Gut, dann mache ich es umsonst.« »Umsonst will ich es nicht. Jede Arbeit muss bezahlt werden. Ich arbeite selbst und weiß es.« »Für 2 Rubel komme ich nicht mit«, erklärt Maria Petrovna sanft. »Aber wenn Sie wollen, umsonst.« »In diesem Fall tut es mir sehr leid, dass ich Sie belästigt habe. Ich habe die Ehre.« »Sie sind wirklich merkwürdig«, sagt die Hebamme Kirjakow ins Vorzimmer begleitend. »Wenn Sie wollen, mache ich es für 3 Rubel.« Kirjakow runzelt die Brauen und überlegt 2 Minuten lang, indem er gespannt zu Boden blickt. Dann sagt er sehr bestimmt »Nein« und tritt auf die Straße. Die Hebamme ist erstaunt und verlegen. Sie schließt hinter ihm die Tür und zieht sich in ihr Schlafzimmer zurück. »So ein hübscher, solider Mann, doch so merkwürdig. Soll er nur gehen«, denkt sie sich, während sie sich hinlegt. Es vergeht aber keine halbe Stunde, als es wieder klingelt. Sie steht auf und erblickt im Vorzimmer den gleichen Kirjakow. Eine furchtbare Misswirtschaft, sagt er. Weder in der Apotheke noch von einem Schuhmann oder Hausknecht kann man die Adresse einer Hebamme erfragen. So bin ich gezwungen, auf Ihre Bedingungen einzugehen. Ich gebe Ihnen 3 Rubel, muss Sie aber gleich darauf aufmerksam machen, dass ich, wenn ich einen Dienstboten dinge oder sonst fremde Dienste in Anspruch nehme, im Voraus ausmache, dass bei der Bezahlung keine Rede von Zulagen oder Trinkgeldern ist. Jeder soll das Seine bekommen. Maja Petrowna hat ihm gar nicht lange zugehört, aber sie fühlt schon, dass er ihr zum Halse herauswächst und dass seine eintönigen, abgemessenen Worte sich als schwere Last auf ihre Seele legen. Sie zieht sich an und tritt mit ihm auf die Straße. Die Luft ist unbeweglich, doch kalt, und es ist so neblig, dass selbst die Straßenlaternen kaum zu sehen sind. Unter den Schritten spritzt der Straßenschmutz. Die Hebamme blickt nach allen Seiten, kann aber keine Droschke entdecken. »Es ist wohl nicht weit?« fragt sie. »Gar nicht weit«, antwortet Kirjakow düster. Sie passieren eine Quergasse, eine zweite, eine dritte. Kirjakow schreitet rüstig voraus und selbst seine Gangart zeugt von einem soliden und positiven Charakter. »Was für ein schreckliches Wetter«, sagt die Hebamme, um ein Gespräch anzuknüpfen. Er aber schweigt sehr solid und gibt sich sichtbare Mühe, nur auf die glatten Pflastersteine zu treten, um die Gummischuhe zu schonen. Endlich, nach einer gar nicht kurzen Strecke, tritt die Hebamme in ein Vorzimmer. Durch die offene Türe sieht sie einen großen, höchst anständig möblierten Salon. In allen Zimmern, selbst im Schlafzimmer, wo die Gebärerin liegt, ist keine Seele. Von Verwandten und alten Weibern, die sonst bei solchen Gelegenheiten in ganzen Scharen zusammenlaufen, ist keine einzige vorhanden. Bloß die Köchin mit dem stumpfsinnigen, erschrockenen Gesicht rennt wie verrückt hin und her. Man hört lautes Stöhnen. Es sind 3 Stunden vergangen. Maja Petrowna sitzt am Bette der Wöchnerin und tuschelt mit ihr. Die beiden Frauen haben schon Bekanntschaft geschlossen, über alles Mögliche gesprochen und gejammert. »Sie dürfen gar nicht sprechen«, sagt die Hebamme besorgt, überschüttet sie aber mit Fragen. Da geht die Tür auf und Kirjakow selbst kommt leise und solid ins Schlafzimmer. Er setzt sich auf einen Stuhl und streichelt sich den Backenbart. Es tritt Schweigen ein. Maja Petrowna blickt scheu auf sein hübsches, doch leidenschaftsloses, hölzernes Gesicht und wartet, dass er etwas sage. Er aber schweigt hartnäckig und scheint an etwas zu denken. Nun entschließt sich die Hebamme selbst, ein Gespräch zu beginnen und sagt, was man in ähnlichen Fällen zu sagen pflegt. »Nun gibt es Gott sei Dank einen Menschen auf der Welt mehr.« »Ja, es ist erfreulich«, sagt Kirjakow mit dem gleichen hölzernen Gesichtsausdruck, »obwohl man andererseits, um mehr Kinder zu haben, auch mehr Geld haben muss. Das Kind kommt weder gesättigt noch bekleidet zur Welt.« Das Gesicht der Wöchnerin nimmt einen schuldbewussten Ausdruck an, als hätte sie ohne Erlaubnis oder aus bloßer Laune ein lebendes Wesen in die Welt gesetzt. Kirjakow seufzt, erhebt sich von seinem Stuhl und verlässt mit soliden Schritten das Schlafzimmer. »Was haben Sie doch für einen Mann«, sagt die Hebamme zur Wöchnerin. »Er ist so streng und lächelt niemals.« Die Wöchnerin erzählt, er sei immer so. Er ist ehrlich, gerecht, vernünftig, sparsam, doch alles in so ungewöhnlichem Maße, dass es den einfachen Sterblichen ganz schwül wird. Die Verwandten wollen bei ihm nicht mehr verkehren, die Dienstboten halten es nie länger als 1 Monat aus, Bekannte haben sie nicht, und Frau und Kinder empfinden bei jedem Schritt eine unheimliche Angst. Er ist nie gewalttätig, er schreit nie, er hat viel mehr Vorzüge als Fehler. Wenn er aber aus dem Hause geht, so fühlen sich alle gleich wohler und ungezwungener. Woher das kommt, kann die Wöchnerin gar nicht begreifen. »Man muss diese Becken ordentlich reinigen und in die Kammer stellen«, sagt Kirjakow wieder im Schlafzimmer erscheinend. »Auch diese Flaschen muss man verwahren. Man wird sie gebrauchen können.« Was er sagt, ist einfach und gewöhnlich, doch die Hebamme empfindet eine namenlose Angst. Sie beginnt, diesen Menschen zu fürchten und fährt zusammen, so oft sie seine Schritte hört. Am Morgen, vor dem Weggehen, sieht sie den Sohn Kirjakows, einen kurzgeschorenen, kleinen, blassen Gymnasiasten, im Esszimmer Tee trinken. Vor ihm steht Kirjakow und spricht mit seiner eintönigen, gleichmäßigen Stimme. »Du verstehst zu essen, also musst du auch zu arbeiten verstehen. Du hast soeben einen Schluck Tee getrunken, hast dir aber dabei wohl nicht gedacht, dass dieser Schluck Geld kostet und dass das Geld durch Arbeit erworben wird. Iss und denke daran.« Die Hebamme sieht das stumpfsinnige Gesicht des Knaben und es ist ihr, als fühle sich selbst die Luft bedrückt, als könnten die Wände die Anwesenheit dieses ungewöhnlichen Menschen nicht ertragen und müssten gleich einstürzen. Außer sich vor Angst, von einem Hass gegen diesen Menschen erfüllt, packt Maria Petrowna ihre Sachen zusammen und geht schnell weg. Unterwegs erinnert sie sich, dass sie es vergessen hat, ihre 3 Rubel zu verlangen. Sie bleibt eine Weile stehen, winkt dann mit der Hand und setzt ihren Weg fort.